Als ich als Jugendlicher das erste Mal einen Superhelden-Comic in der Hand hatte, da fiel es auf den Boden, den Karl May bereitet hatte. Es war gar kein so großer Schritt von Old Shatterhand oder Kara Benemsi zu Superman oder Batman. Vom Traum, alles zu wissen, zu können bei Karl May, zu den Helden mit echten übermenschlichen Kräften, was immer echt hier heißen mag. Hier wie dort spielen ethische Zielkonflikte eine große Rolle. Nächsten- und Feindesliebe bei Karl May, die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, die aus besonderen Fähigkeiten erwächst, bei den Superhelden. Klarer gemeinsamer Nenner, du sollst nicht töten. Superhelden-Comics sind vielleicht so etwas wie die pop-trashige Wiederkehr der Heldinnen- und Heldenerzählungen der Kulturgeschichte, verwandt mit Gilgamesch oder Homer oder den Epen des Mittelalters. Epik im Popsong-Format sozusagen. Drastisch, schrill, mit Freude an der Wiederholung, irgendwie einfach, aber nicht ohne eigenes Universum und mit einer erstaunlichen Elastizität beim Aufgreifen aktueller Konflikte. Etwa im aktuellen Superman-Film Fragen der Zugehörigkeit, der Migration und des Nationalismus. Seien Sie gespannt auf Übermenschliche Kräfte, einfache Lösung. Die lange Nacht über Superhelden von Christian Blees. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über das, was aus einer Grenze werden kann, wenn sie überwunden worden ist, nämlich ein grünes Band. Seien Sie gespannt auf eine Wanderung durch das Biotop an der deutsch-deutschen Grenze von der Ostsee bis zum Vogtland. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Zum Jahreswechsel 1978-79 startet weltweit der erste Kinofilm mit dem berühmtesten aller Superhelden in den Kinos. Superman. In der Regie von Richard Donner und mit Christopher Reeve in der Titelrolle. Der Soundtrack stammt von dem berühmten Star Wars-Komponisten John Williams. Mit innovativen Spezialeffekten und charismatischen Darstellern setzt der Superman-Film Maßstäbe für alle Superhelden-Blockbuster, die nach ihm kommen werden. Die Handlung beginnt auf Krypton, einem technologisch fortgeschrittenen Planeten, der kurz vor dem Untergang steht. In einer verzweifelten letzten Tat schickt der Wissenschaftler Jor-El von hier aus seinen neugeborenen Sohn Kal-El in einem kleinen Raumschiff in Richtung Erde. Kal-Els Raumschiff wird nach einer langen Reise in der Nähe der Kleinstadt Smallville im US-Bundesstaat Kansas landen. Uns dagegen verschlägt es zu Beginn dieser langen Nacht erst einmal nach Köln. Genauer gesagt an die Adresse Bonner Straße Nummer 9. Nur wenige Straßenbahnhaltestellen vom Hauptbahnhof entfernt residiert hier in einem sechsstöckigen Neubau das Köln Comic House. Vor allem an Samstagen herrscht hier regelmäßig Betrieb. Dann kommen in einem Raum im Erdgeschoss Jugendliche und junge Erwachsene zusammen, um unter Anleitung Comics zu zeichnen. Im Untergeschoss beherbergt das Köln Comic House eine ganz besondere Fachbibliothek. Hier sind in einer schier endlosen Reihe weißer Regale rund 35.000 Bücher versammelt. Bei den meisten davon handelt es sich um Hardcover und Paperbacks mit Nachdrucken US-amerikanischer Superhelden-Comics. Ergänzt wird die Sammlung durch einen umfangreichen Bestand an Comic-Sekundärliteratur. Das heißt, man kann sich mit US-amerikanischen Comics beschäftigen, man kann sie lesen, man kann sich zusammentun, man kann sich zu bestimmten Themen informieren, vielleicht auch eine Bachelor- oder Forschungsarbeit darüber schreiben, ohne dass man sich im Internet kundig machen muss. Man kann also haptisch hier die Bücher in die Hand nehmen und lesen, so dass überhaupt noch heutzutage ein gangbarer Weg ist. Und wir funktionieren als ein Clubhaus, ein Mitmachhaus, wo alle, die sich für Comics interessieren, eingeladen sind, mitzumachen. Susanne Flimm, Mitbegründerin des Köln Comic Hauses und Ehefrau des Comicsammlers Thomas Schmitz-Lippert. Das Köln Comic Haus ist quasi unser Kind. Und wir können keine Kinder bekommen. Und als ich Thomas kennenlernte, hat er gesagt, ich lese Comics. Da war ich schon mittelmäßig geschockt. Ich bin nicht mit Comics aufgewachsen. Und als wir uns näher kennenlernten, sagte er, ich sammle Comics. Das machte es nicht besser. Und ich habe dann, als wir geheiratet hatten und zusammengezogen sind, gesehen, in welchem Umfang er Comics liest und sammelt. Die zigtausend Bände, die sich inzwischen im Untergeschoss des Köln Comic Hauses befinden, sind beim ersten Kennenlernen von Susanne Flimm und Thomas Schmitz-Lippert längst noch nicht alles. Zu dieser Zeit stapeln sich in Schmitz-Lipperts Junggesellenwohnung außerdem noch massenweise Kartons. Darin befinden sich zum Teil sehr wertvolle US-amerikanische Original-Superhelden-Comics. Und da wurde mir klar, da muss eine Lösung her für dieses Problem, in Anführungsstriche Problem. Und so bin ich auf die Idee gekommen, eine Stiftung zu gründen, dass seine Sammelleidenschaft später mal nicht in alle Winde zerstreut wird, dass sie zusammenbleiben kann, weil dafür hat er zu viel Herzblut und auch zu viel Geld reingesteckt. Ich finde es auch gut, wenn Leute ein Hobby haben, habe das immer bewundert, es war jetzt nie meins, aber ich habe das mit großer Hochachtung immer zur Kenntnis genommen und wir haben das dann eben so in unser Leben integriert, dass wir das Köln Comic Haus dann ins Leben gerufen haben, neben der Stiftung einen Ort zu schaffen, wo die Sammlung ihr Zuhause hat und wenn es uns nicht mehr gibt, dass die Bürger oder Interessierte Kölns und alle, die mit Comics was am Hütchen haben, hierher kommen können, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sowohl Susanne Flimm als auch Thomas Schmitz-Lippert sind von Hause aus Juristen. Sie ist unter anderem mehrere Jahre im Justiziariat eines Landesministeriums tätig gewesen. Er ist Abteilungsleiter bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin. 2008 gründet das Ehepaar die Schmitz-Lippert-Stiftung. Meine Beziehung zu Thema Comics hat sich komplett verändert. Wie immer, Vorurteile sind dazu da, dass man sie niederreißt, und indem man sich mit dem Thema beschäftigt. Ich kann heute die Vorzüge dieses Mediums sehr viel besser wertschätzen. Ich selbst lese aber, ich bin 60 Jahre alt jetzt, ich lese keine Comics, weil ich einfach nicht mit dieser Leseseitenarchitektur groß geworden bin. Es ist für mein Auge sehr anstrengend. Ich bin ein Buchleseratte. Die Lesefreude, die das Comic bieten kann und gerade auch für Kinder, weil sie anders gucken, das kann ich nicht mehr nachholen. Also Graphic Novels kann ich noch gut lesen, aber hier die Hefte, ne, wo viel Bewegung drin ist, die der Thomas liest, das ist für mich absolut keine Lesefreude. Nehmen wir einfach das Schaufenster. Wir haben vorne ein Schaufenster, wo eben Comicfiguren drin stehen und Kinder fahren darauf im wahrsten Sinne des Wortes ab. Sie gucken sich das stundenlang an, jeden Tag aufs Neue. Die Mutter sagt, komm, wir müssen gehen und das Kind bleibt da stehen. Also irgendetwas löst es in den Kindern aus. Dass sich Kinder von Superheldenfiguren wie Superman, Batman oder Spider-Man magisch angezogen fühlen, findet der US-amerikanische Psychologe William Moulton Marston schon Mitte der 1940er Jahre wenig erstaunlich. Er empfiehlt Superheldencomics sogar ganz gezielt als Lektüre. Und dies keineswegs nur deshalb, weil es sich bei Marston selbst um den Schöpfer der ersten weiblichen Superheldenfigur Wonder Woman handelt. 1943 schreibt der Psychologe in einem Zeitschriftenaufsatz: Wenn Kinder ohnehin Comics lesen, mag dies auch die Hölle auf Erden bedeuten oder den Niedergang der Literatur einläuten. Warum sollten wir ihnen dann nicht ein paar konstruktive Comics zum Lesen geben? Schließlich können 100 Millionen Amerikaner nicht falsch liegen, wenigstens nicht, was ihre Vorlieben anbelangt. Aber das ausschlaggebendere Argument ist psychologisch. Welche Wünsche fürs Leben möchten Sie in Ihrem Kind wecken? Möchten Sie, dass er oder sie sich schwächlichen Zielen verschreibt oder zimperliches Verhalten entwickelt? Ihr Kind mag möglicherweise nicht die Muskeln haben, um 100 Yards in 9 Sekunden zu laufen oder um die Position des Außenverteidigers in einer American Football Mannschaft einzunehmen. Umso mehr ist dies ein Grund dafür, dass es seinen Wunsch, Kraft zu entwickeln, in konstruktive Bahnen lenkt und im Rahmen seiner angeborenen Fähigkeiten verfolgt. Der Wunsch danach, übermenschliche Kräfte zu haben, ist ein gesunder Wunsch, ein unverzichtbares, fesselndes und inspirierendes Verlangen. Je mehr die Superman- oder Wonder Woman-Bildergeschichten diesen inneren Drang unterstützen, indem sie das natürliche Verlangen des Kindes stimulieren, zu kämpfen und Hindernisse zu überwinden, insbesondere böser Art, desto bessere Chancen hat ihr Kind für seine eigene Entwicklung in der Welt. 2013 findet im Köln Comic House die erste Themenausstellung statt. Organisiert und aufgebaut von Susanne Flimm und Thomas Schmitz-Lippert im Alleingang. Keiner von uns ist Kunsthistoriker. Wir sind alles Laien und Nerds und haben viel Spaß daran, einfach eine Ausstellung zu einem bestimmten Thema zusammenzustellen. Dass sich die Präsentation dem 75. Geburtstag von Superman widmet, ist kein Zufall. Denn bei Thomas Schmitz-Lippert handelt es sich um einen riesigen Superman-Fan. Womöglich sogar um den größten überhaupt im deutschen Sprachraum. Ja, Superman ist in der Tat mein Liebster aller Superhelden. Spielt sicherlich die Rolle, dass er 1938 eben der erste aller Superhelden war. Er ist also wirklich der Archetyp aller Superhelden und das Vorbild für Tausende. Und das Tolle an Superman, was mich eigentlich immer fasziniert hat, war natürlich, dass der ein Alien ist, also so ein Immigrant, wenn man so will, von Krypton und dann ins Herzen der Vereinigten Staaten, Smallville, Kansas, landet und von Jonathan und Martha Kent aufgezogen wird und dann die amerikanischen Werte sozusagen lernt und mitbekommt. Ja, Superman verkörpert den amerikanischen Traum wahrscheinlich wie kein anderer, vor allen Dingen Gerechtigkeit und Freiheit. Jonathan und Martha Kent geben ihrem Findling vom Planeten Krypton den Namen Clark. Clark erkennt nach und nach seine außergewöhnlichen Kräfte und beginnt sich seiner Andersartigkeit bewusst zu werden. Der Ziehvater vermittelt Clark wichtige Werte wie Bescheidenheit, Verantwortung und Mitgefühl. Und damit das moralische Fundament des späteren Superman. Jonathan Kents früher Tod durch einen Herzinfarkt wird zum Wendepunkt in Clarks Leben. Er begreift, dass selbst seine übermenschlichen Fähigkeiten nicht alle Tragödien verhindern können. Und das Tolle an Superman ist ja, dass er unglaublich stark ist und mächtig. Und er könnte ja auf die Idee kommen, sozusagen die Welt zu beherrschen oder irgendwas Böses zu tun, was seine Gegner dann immer machen. Aber er kämpft tatsächlich für das Gute und gerade auch am Anfang für den kleinen Mann, wenn man so will, 1938 jedenfalls. Und das ist eben was Besonderes. Er tut Gutes, weil er es möchte, es will, freiwillig sozusagen. Und das ist faszinierend meines Erachtens immer noch. Erfunden wird die Figur des Superman Mitte der 1930er Jahre von den US-amerikanischen Teenagern Jerry Siegel und Joe Shuster. Beide sind Angehörige jüdischer Immigrantenfamilien. Jerry Siegel wird sich später erinnern: Ich hörte und las von der Unterdrückung und Abschlachtung der hilflosen, unterdrückten Juden in Nazi-Deutschland, sah Filme, die die Schrecken und Entbehrungen der Unterdrückten zeigten. Da verspürte ich den großen Drang zu helfen. Den unterdrückten Massen zu helfen. Irgendwie. Wie sollte ich ihnen helfen, wenn ich mir selbst kaum helfen konnte? Superman war die Antwort. Es dauerte eine ganze Weile, bis Siegel und Schuster ihr ungewöhnliches Konzept von einem Superhelden endlich bei einem Verlag unterbringen. Darum erfolgt Supermans Debüt erst im Frühjahr 1938 in der ersten Ausgabe der Heftreihe Action Comics. Der Verlag, DC, lässt knapp über 200.000 Exemplare der Premierenausgabe drucken. Zwei Drittel davon werden verkauft. Der 2020 verstorbene Comic-Experte Wolfgang J. Fuchs bemerkt anlässlich von Supermans 50. Geburtstag im Jahre 1988: Ohne alle interpretative Überhöhung entsprach Superman zunächst einmal ganz banal dem Wunschdenken Heranwachsender, die gerne die Welt mit einem Handstreich in Ordnung bringen würden. Und Heranwachsende waren Siegel und Schuster mit ihren 16 Lenzen im Jahr 1933. In seinen Anfängen und häufig auch in späteren Geschichten entspricht Superman ganz genau dieser Weltsicht. Wenn er etwa einen Waffenfabrikanten in Uniform steckt und an der Front die Schrecken des Krieges erleben lässt, um ihn so zu bewegen, seine Munitionsfabrik zu schließen, ist das die simple Lösung, die man als Jugendlicher noch für möglich hält. Superman war die von Jugendlichen für Jugendliche ideal vorgedachte Verkörperung aller geheimen Wünsche. Alle Autoren und Zeichner, die nach Siegel und Schuster den Traum vom Superhelden weiterspannen, veränderten den Traum unmerklich. So wuchsen Supermans Kräfte schlagartig. Er, der ursprünglich nur über Wolkenkratzer hüpfen konnte, flog plötzlich. Die Kräfte wuchsen ins Unermessliche. Wie es sich für jede gute Sagengestalt gehört, deren Taten von ganzen Erzählergenerationen gerühmt werden, wuchsen Fähigkeiten und Ruhm über die Jahre hin an. Die Einbindung in den American Way of Life und die amerikanische Folklore ließen Superman zu einem modernen amerikanischen Mythos werden. Und wenn schon von einem Mythos die Rede ist, lassen sich auch schnell religiöse oder zumindest pseudo-religiöse Aspekte an Superman entdecken. Der übermächtige Held ist eine Art Erlöserfigur, in die Welt gekommen, um den Mächten des Bösen Einhalt zu gebieten. Er kann fliegen wie ein Engel, vollbringt Taten, die an Wunder grenzen, und hat von seinem Vater Jor-El den Namen Kal-El mit auf den Weg bekommen. Die Silbe El steht im Alten Testament für Gott. Laut Thomas Schmitz-Lippert ist Superman zu Beginn seiner Comic-Karriere ein durchaus rebellischer Held. Wir dürfen nicht vergessen, 1938 ist immer noch der Höhepunkt der großen Depression, das 10. Jahr der Arbeitslosigkeit und der Rezession in den Vereinigten Staaten. Und da ist Superman der Champion des kleinen Mannes. Da kämpft er gegen Miethaie, gegen Arbeitgeber, die ihre Arbeitnehmer ausbeuten, andere Barone sozusagen, die Böses tun, also gegen einfache Gegner sozusagen, für den kleinen Mann. Der schottische Autor Grant Morrison schreibt in seinem Buch über Superhelden: Der ursprüngliche Superman war eine kühn humanistische Antwort auf die Ängste, die die Ära der Weltwirtschaftskrise mit ihrem seelenlosen Industrialismus mit sich brachte. Wenn die dystopischen Visionen dieser Zeit eine entmenschlichte und mechanisierte Welt prophezeiten, so stand Superman für eine Alternative, nämlich für eine von Menschen geprägte Zukunft, in der das Individuum über die Mächte der industriellen Unterdrückung siegen würde. Er war nicht weniger bescheiden und genauso stets auf Seiten der Armen wie ein in einem Stall geborener Erlöser. Als Erwachsener zieht Clark um, vom ländlichen Smallville in die pulsierende Großstadt Metropolis. Hier beginnt er eine Karriere als Reporter bei der Tageszeitung Daily Planet. Lois Lane, eine ehrgeizige und schlagfertige Kollegin, ist sowohl von Clark als auch von Superman fasziniert, ohne zu wissen, dass es sich bei beiden um ein und dieselbe Person handelt. Sogar solch eine intellektuelle Größe wie der 2016 verstorbene italienische Schriftsteller Umberto Eco hat sich Zeit seines Lebens mit dem Mythos Superman beschäftigt. In einem Aufsatz dieses Titels aus dem Jahre 1964 analysiert Eco: Gleichwohl lädt das Bild von Superman die Leser zur Identifikation ein. Er lebt nämlich in Wirklichkeit als der Journalist Clark Kent unter den Menschen. Und Kent ist furchtsam, schüchtern, durchschnittlich intelligent, ein wenig linkisch, kurzsichtig und der herrschsüchtigen und begierigen Kollegin Lois Lane hörig, die ihn jedoch verachtet, da sie leidenschaftlich in Superman verliebt ist. Diese Doppelidentität erlaubt die Erzählung der Abenteuer, die Zweideutigkeiten, die Theaterkus, einen gewissen Suspense des Kriminalromans vielfältig zu variieren. Zugleich begünstigt und befördert sie die Mythenbildung. Denn Clark Kent personifiziert hinreichend typisch den durchschnittlichen Leser. Er ist diesem ähnlich und nährt dessen geheime Hoffnung, eines Tages die Fesseln der Mittelmäßigkeit, die ihn an seine Lebensverhältnisse binden, abstreifen zu können, von einem Biedermann zu einem Weltbeweger zu werden. Wer glaubt, die Idee des Superman basiere allein auf einer plötzlichen Eingebung zweier US-amerikanischer Teenager, der täuscht sich gewaltig. Denn Superman und alle anderen Superhelden schreiben im Grunde genommen eine schon seit Jahrtausenden bestehende Tradition der Literatur- und Kulturgeschichte fort. Die des großen Heldentums, des sogenannten Heroismus. Wo kommt der Heroismus eigentlich her? Also ich glaube, sobald die Menschen begonnen haben, sich zu erzählen, auch Erzählungen aufzuzeichnen oder überhaupt Kunstwerke zu hinterlassen, auch Skulpturen, Malereien und so weiter und so fort, spielt Heroismus, spielt Heldentum immer eine Rolle dabei. Der Literaturwissenschaftler Thomas Nährlich vom Institut für Germanistik an der Universität Bern. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist das Thema Helden und Superhelden. Und wenn wir am Lagerfeuer früher gesessen haben als Urmenschen oder sowas, haben wir uns wahrscheinlich auch Heldengeschichten erzählt. Und diese Heldengeschichten können wir in ganz alten Kulturzeugnissen noch nachvollziehen. Unter anderem das älteste Epos, was auf uns gekommen ist, das sogenannte Gilgamesch-Epos, erzählt schon von einem Helden, einem Halbgott assyrisch-babylonischer Herkunft, der also über Riesenkräfte verfügt und ein König ist und am Ende Unsterblichkeit erringen will. Und schon solch eine Figur ist in ihren Eigenschaften, in ihrem Ehrenkodex, in ihren Aufgaben, die sie bestehen muss, gar nicht so unähnlich unseren heutigen Heldenvorstellungen und auch gar nicht so unähnlich den Superhelden natürlich. Und seit diesem Gilgamesch-Epos, was 3500 Jahre alt ist, aber was wir noch lesen können, in Übersetzung natürlich, zieht sich der Heroismus als Thema, würde ich sagen, durch die Kulturgeschichte, durch die Literaturgeschichte ganz besonders natürlich. In die jahrtausendealte literarische Tradition des Heroismus fallen unter anderem auch die homerischen Epen Ilias und Odyssee mit Helden wie Hektor, Ajax, Odysseus und dessen Sohn Telemach. Selbst wenn wir nie die Ilias von vorne bis hinten durchgelesen haben oder die Odyssee, kennen wir das aus verschiedenen Adaptionen, aus den Kinoadaptionen, aus Kinderbüchern, in denen uns diese Geschichten erzählt werden. Also die sind nach wie vor präsent, obwohl die eben tausende von Jahren alt sind. Und das interessiert mich, wie langlebig, wie fortwirkend, wirksam Heldentum eigentlich ist und warum uns das so stark beschäftigt. Und dann haben wir das ganze Mittelalter, was voll ist von Heldentumsgeschichten. Also das ganze Nibelungenlied, die Artus-Sagen und so weiter und so fort. Ritter sind ganz stark an eben Vorstellungen von ritterlichem Ehrenkodex und Heldentum gebunden. Und das wirkt alles fort und amalgamiert sich, vermischt sich dann zu solchen Heldentumsvorstellungen, wie wir sie heutzutage nach wie vor haben. Im Kino ganz stark, in den Superhelden-Comics. Also diese Tradition des Heroismus ist sozusagen gar nicht loslösbar von unserer Menschheitsgeschichte insgesamt, würde ich sagen. Action Comics Nummer 1 mit dem ersten Auftritt von Superman erscheint im April 1938. Auf dem Umschlag hieft der Held im blauen Kostüm geradezu spielerisch ein Auto in die Luft. Das Heft verkauft sich auf Anhieb fast 130.000 Mal. Und auch die nächsten Ausgaben gehen weg wie warme Semmeln. Dies führt schließlich dazu, dass der Verlag DC Comics im Sommer 1939 das erste Comicheft überhaupt auf den Markt bringt, welches ausschließlich einem einzigen Superhelden gewidmet ist. Es trägt konsequenterweise den Titel Superman und erreicht innerhalb weniger Wochen eine verkaufte Auflage von fast 1,5 Millionen Exemplaren. Im Comic und auch im Kinofilm bekommt es Superman schon bald mit einem Mann mit Namen Lex Luthor zu tun. Luthor ist ein brillanter Verbrecher mit einem unstillbaren Verlangen nach Macht und Kontrolle und wird sich im Laufe der Zeit als Supermans Erzfeind entpuppen. Der riesige Erfolg der Superman-Abenteuer ruft umgehend diverse Nachahmer auf den Plan. Denn auch andere Comic-Heft-Verleger hoffen darauf, vom Hype um den Mann vom Planeten Krypton profitieren zu können. Der erste wirklich heftige Superman-Verschnitt ist dann Wonder Man, der wirklich unmittelbar nach Superman auch an den Kioskregalen ausliegt und der im Grunde Superman ist, nur anstatt mit schwarzen Haaren, mit blonden Haaren, statt mit einem blauen Strampler, mit einem roten Strampler, statt einem S auf der Brust, mit einem W auf der Brust und er trägt ein bisschen anderes Cape, es ist etwas kürzer geschnitten als das von Superman. Der freie Journalist Markus Dichmann aus Köln arbeitet für verschiedene Medien. darunter auch für den Deutschlandfunk. In unserer Langen Nacht kommt er zu Wort, weil er im Mai 2025 ein Buch über die Welt der Superhelden veröffentlicht hat. Er hat ansonsten auch die relativ gleichen Kräfte. Er hält auf dem ersten Cover zwar kein fahrendes Auto, sondern einen fliegenden Düsenjet mit bloßen Händen auf. Die Anleihen sind so deutlich, dass der Verlag, zu dem Superman damals gehörte, dann sofort vor Gericht ging, um zu sagen, ja, Wonder Man, das ist ein offensichtliches Plagiat, das müssen wir verhindern. Und ihnen ist auch sofort Recht gegeben worden und Wonder Man ist nach nur wenigen Bildchen, die ja überhaupt in der Superheldenwelt existieren durfte, sofort wieder in der Schublade gelandet. Ein anderer Kämpfer gegen das Verbrechen löst bei den Comicfans im Frühjahr 1939 auf Anhieb ähnliche Euphorie aus wie zuvor Superman. Sein Name lautet Batman. Batman verfügt zwar über keinerlei Superkräfte, trotzdem wird er von Beginn an der Gruppe der Superhelden zugerechnet. Denn er hat zumindest einen extrem sportlichen, muskelbepackten Körper und ist dadurch im Kampf gegen das Böse fast unschlagbar. Ausgestattet ist Batman zudem mit einem umfangreichen detektivischen Wissen sowie einem Arsenal an ultramoderner Technik. Erfunden wird der sogenannte Mitternachtsdetektiv, so wie auch Superman, von zwei jungen Männern. Sie heißen Bill Finger und Bob Kane. Bill Finger entwickelt vor allem zu Beginn viele Ideen und Figuren, die heutzutage aus dem Batman-Kosmos nicht mehr wegzudenken sind. Darunter Schurken wie den Joker, Catwoman oder den Riddler. Dennoch ist es Bob Kane, der jahrzehntelang den Ruhm als vermeintlich alleiniger Batman-Schöpfer einheimsen wird. Weil er der Zeichner ist, erscheinen die Batman-Abenteuer vom Start weg unter seinem Namen. Bob Kane hatte wahrscheinlich Ende der 1930er ein sehr, sehr großes Talent darin, Geschäfte zu machen und auch gute Ideen zu haben. Hatte sich überlegt, er möchte eben auch als Gegenentwurf zu Superman so ein bisschen was Düsteres, ein bisschen Makabereres machen und kam dann auf die Idee, so einen Fledermausmann zu kreieren, der aber eher so eine Art Flugapparat auf dem Rücken hatte, wie Leonardo da Vinci das entworfen hätte. So mit einer Kurbel und so Holzflügelchen und dann war er so über Gotham City geflogen, hatte auch eine ganz andere Maske und alles. Und das hat er dann seinem Freund und Kollegen Bill Finger vorgelegt. Und er hat gesagt, nee, hör mal, das passt alles so nicht für das, was du davor hast. Du willst doch hier so ein Verbrechensbekämpfer der Straße, so eine Art Mischung aus Fledermaus und Geheimagent und Detektiv irgendwie kreieren. Da kann der nicht so einen albernen Apparat auf dem Rücken haben. Also hat er ihm dann mehr oder weniger so aus dem Stegreif das hingelegt, was wir heute als Batman kennen. Grant Morrison schreibt, Batman war ganz klar das Ergebnis von kühler Überlegung. Clever und schnell ersonnen, aus einer Ansammlung von popkulturellen Versatzstücken, die kombiniert größer waren als ihre Einzelteile. Sein Erscheinungsbild basierte auf einer Vielzahl von Inspirationen. Unter anderem auf dem zentralen Charakter eines Stummfilms von 1930 mit dem Titel »The Bat Whisperers«. Seine Athletik war beeinflusst von »Die Maske des Zorro« mit Douglas Fairbanks in der Hauptrolle und von D'Artagnan aus Die drei Musketiere. Der Strip zeigte aber auch unübersehbare Ähnlichkeit mit der 1934 entstandenen Schundfigur The Bat, einem verhüllten Verbrechensbekämpfer, der Bösewichte mit einer Gaspistole außer Gefecht setzte. Es gibt wenig an Batman, das sich nicht direkt zu irgendeinem Vorgänger zurückverfolgen lässt. Allerdings hatte er Seele und ausdauernde Power. Mein Name ist Bruce Wayne. Als wohlhabender Geschäftsmann verkehre ich in den gut angesehenen Kreisen von Gotham City. Zu meinem Umgang gehören die Spitzen der Stadtverwaltung, Politiker, Bankiers, Künstler und Journalisten. Ich bin ein gern gesehener Gast auf Partys und Empfängen, gehöre dem Vorstand verschiedener wohltätiger Stiftungen an und habe den Ruf, ein ruhiger, etwas extravaganter Einzelgänger zu sein. Doch das ist nur die eine Seite von mir. Denn wenn es Nacht wird in Gotham, tausche ich meinen Smoking gegen einen nachtfarbenen Kampfanzug. Die Fledermausmaske gibt mir meine zweite Identität. Dann begibt sich Bruce Wayne zur Ruhe und Batman erwacht. Als Mitternachtsdetektiv tauche ich ein in den Sumpf des Verbrechens. Dann werden Mörder, Einbrecher, Dealer, das ganze organisierte Verbrechen zu meinen Gegnern. Solange mich das schwarze Batman-Emblem im gelben Oval am Nachthimmel über Gotham City ruft, bin ich der Jäger der Unterwelt. Der Schwur, den ich beim Tode meiner Eltern ablegte, wird immer für mich gelten. Irgendjemand muss sich ausschließlich dem Kampf gegen das Verbrechen verschreiben. Und dieser jemand bin ich, Batman. Superman war rational, apollinisch ausgeglichen. Batman war dionysisch, rauschhaft und wild. Supermans Mission war die maßvolle Verteilung von Gerechtigkeit. Batman war auf einem emotionalen Hau-drauf-Rachefeldzug. Superman hatte als Sozialist begonnen, Batman jedoch war der ultimative kapitalistische Held. Er bediente die Fantasien der Leser, sowohl als stinkreicher Bruce Wayne als auch als sein tollkühnes alter Ego. Er war ein Millionär, der seinen kindlichen Übermut an den kriminellen Vertretern der niederen Klassen auslebte. Er war der Verfechter von Vorrecht und Hierarchie. Der Sozialist und der Salonlöwe. Das Einzige, worauf Superman und Batman sich einigen können, ist, dass Töten falsch ist. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. In den frühen Morgenstunden des 1. September 1939 beginnt mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen der Zweite Weltkrieg. Was die potenzielle Teilnahme an diesem Konflikt anbelangt, ist die US-amerikanische Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt gespalten. Dabei reicht die Palette der Kriegsgegner von überzeugten Pazifisten bis hin zu ausgesprochenen Anhängern des Nationalsozialismus. 2 Jahre später ändert sich die Lage jedoch dramatisch. Yesterday, December 7, 1941, gestern, am 7. Dezember 1941, wurden die Vereinigten Staaten von Amerika plötzlich und vorsätzlich von den See- und Luftstreitkräften des Kaiserreichs Japan angegriffen. Ich bitte den Kongress zu erklären, dass seit dem unprovozierten und heimtückischen Angriff Japans zwischen den Vereinigten Staaten und dem Kaiserreich Japan Kriegszustand herrscht. Im Medium Comic hat der Kampf gegen die Nazis zu diesem Zeitpunkt längst begonnen. Eine der frühesten Veröffentlichungen in dieser Hinsicht ist eine Kurzgeschichte mit dem Titel How Superman Would End the War. Wie Superman den Krieg beenden würde. Sie erscheint Ende Februar 1940 in dem Magazin Look. Darin fliegt der Mann vom Planeten Krypton zunächst nach Berlin, um Adolf Hitler zu packen. Und anschließend nach Moskau, um Josef Stalin einzusammeln. Dann verfrachtet er beide nach Genf, vor den dort versammelten Völkerbund. Hier werden die beiden Diktatoren wegen ihrer grundlosen Aggression gegen schutzlose Länder schuldig gesprochen. Die Replik der Nazi-Presse auf den Comic lässt nicht lange auf sich warten. Die SS-Postille Das Schwarze Korps vermeldet unter der Überschrift Jerry Siegel greift ein. Jerry Siegel, ein geistig und körperlich Beschnittener, der in New York sein Hauptquartier hat, ist der Erfinder einer malerischen Figur, die sich eines blühenden Aussehens, eines kräftigen Körperbaus, einer roten Badehose und der Fähigkeit erfreut, durch den Äther zu fliegen. Diesen Segler der Lüfte, dem die gütige Natur anstelle des Verstandes eine übermäßig entwickelte Muskulatur verliehen hat, nennt der erfinderische Israelit Superman bzw. den Übermenschen. Er wendet sich unter dem Aufruf Kraft, Mut, Gerechtigkeit an die idealen Triebe amerikanischer Kinder. Anstatt aber die Aufnahmebereitschaft klug zu nutzen und wirklich ernsthafte Tugenden zu fördern, sät er Hass, Zwietracht, Unrecht, Faulheit und Verbrechertum in die jungen Herzen. Jerry Siegellack stinkt. Bejammernswerte amerikanische Jugend, die in der verpesteten Atmosphäre leben muss und nicht einmal merkt, welches Gift sie tagtäglich schluckt. Ende Dezember 1940 und damit knapp ein Jahr, bevor die Vereinigten Staaten offiziell in den Zweiten Weltkrieg eintreten, erscheint beim Verlag Timely das Premierenheft von Captain America Comics. Das Cover zeigt den Titelhelden im Zweikampf mit Adolf Hitler. Der Zeichner Jack Kirby, er hat sich die Figur des Captain America gemeinsam mit dem Texter Joe Simon ausgedacht, wird sich Jahrzehnte später erinnern: Captain America ist ein Produkt seiner Zeit. Damals standen wir am Rande eines Krieges. Hitler schnappte sich alles, was in Sichtweite war. Insofern war es für Captain America höchste Zeit. Er wurde zum Symbol für alles, was in Amerika passierte. Und natürlich verprügelte Captain America Hitler auf den Titelseiten der Comics und brach in Nazi-Hochburgen ein. Er machte all diese waghalsigen Dinge, von denen die Amerikaner träumten, beziehungsweise bei denen sie kurz davor standen, sie zu tun. Als es dann tatsächlich zum Krieg kam, blühte Captain America weiter auf und verkörperte all das, wofür Amerika stand. Of what America stood for. Captain Americas Superheldenkostüm sieht aus, als sei es aus einer USA-Flagge geschneidert worden. Es besteht aus einem blau-weiß-rot gestreiften Trikot mit weißem Stern auf der Brust, ergänzt durch ein farblich passendes Schild. Dieses ist praktisch unzerstörbar und kann sämtliche Stöße und Vibrationen absorbieren. Im zivilen Leben verbirgt sich hinter Captain America der Gefreite Steve Rogers. Rogers ist vom Militär ursprünglich als untauglich abgelehnt worden. Doch durch ein von der Regierung verabreichtes Serum verfügt er plötzlich über Superkräfte. Dadurch kann er im Auftrag der Armee in den Krieg ziehen, um die faschistischen Achsenmächte zu bekämpfen. Die Erschaffung von Captain America war für Simon und Kirby der ultimative Ausdruck von Patriotismus. Denn Captain America verkörperte die amerikanischen Prinzipien, die Simon und Kirby als grundlegend für den American Way of Life betrachteten. Indem sie Hitler und sein Regime verurteilten, zeigten sie voller Stolz ihren Patriotismus und ihr Vertrauen in die Demokratie. Über die Bedeutung von Comicheften in den USA während der Zeit des Zweiten Weltkriegs schreibt die Wissenschaftlerin Mia Schostaritsch: Sie erlangten schnell eine große kulturelle Bedeutung und beeinflussten dadurch die öffentliche Meinungsbildung zum Krieg erheblich. 1942 wurde ein Drittel der monatlich 12 Millionen verkauften Comics von Erwachsenen gelesen. Die Soldaten lasen die Hefte an der Front. Jede vierte Zeitschrift, die an die Truppen geschickt wurde, war ein Comicheft. Über 40% der Soldaten in den Ausbildungslagern lasen mindestens 6 Comichefte pro Monat. Superman, Batman, Captain America. Die ersten Superhelden sind alle männlich. Doch es dauert nicht allzu lange, bis endlich auch das vermeintlich schwache Geschlecht zu seinem Recht kommt. Grant Morrison schreibt: Die erste Superheldin war keine wohlgeformte Sahneschnitte in hohen Stiefeln, sondern eine Hausfrau mittleren Alters namens Ma Hunkel. Bei ihrem Debüt in dem Comicheft All American Comics Nummer 20 vom Herbst 1940 trug sie eine Decke als Umhang und einen Kochtopf als Helm. Als alter Hausdrachen mit dem Körperbau eines Backsteinklos war sie der erste Superheld der realen Welt, ohne Superkräfte, in einem selbstgebastelten Outfit und einem strikt lokalen Wirkungsbereich. Ma Hunkel, auch bekannt als The Red Tornado, war die erste Parodie auf das Genre der Superhelden, welche den hochtrabenden Idealismus von Siegel und Schuster aufs Korn nahm. Annika Frank, Jahrgang 1991, promoviert an der Universität Mannheim mit einer Dissertation zum Thema Superhelden. Zu weiblichen Superhelden muss man erstmal sagen, dass oftmals Frauen, gerade in den frühen Comics, eher in Nebenrollen aufgetreten sind. Also es gab dann geschlechtlich kodierte Stereotype, wie zum Beispiel die Jungfrau in Not, also Frauen, die zwar unheimlich attraktiv waren, aber dann eigentlich nur aus irgendwelchen Notlagen gerettet werden mussten. Und genau dieser Sachverhalt, der war dann ein Anlass, warum dann eben auch die Figur Wonder Woman auftauchte und erfunden wurde. die erschienen nämlich zum ersten Mal 1941 in den All-Star-Comics und bekamen auch ungefähr ein halbes Jahr später ihre eigene Serie. Erdacht wurde sie von William Moulton Marston in Zusammenarbeit mit seiner Frau Elizabeth Holloway Marston. Beide hatten unter anderem Psychologie studiert. Und sie hatten eben festgestellt, dass die meisten Superhelden männlich waren und Frauen beschränkt auf diese hilflosen Nebenrollen. Und sie wollten dann eine feminine Figur erfinden mit der Stärke von Superman. Aber, und es ist aus heutiger Sicht dann nicht mehr so feministisch, die den Zauber einer guten und schönen Frau gleichzeitig besitzt. Also die beiden hatten nämlich auch festgestellt, dass die männlichen Helden, wie zum Beispiel Superman, dass denen besondere Fähigkeiten fehlten, wie nämlich zum Beispiel die Mutterliebe, die Zärtlichkeit und überhaupt die Liebe, um eine Mission durchsetzen zu können. In dem bereits zitierten Aufsatz mit dem Titel »Warum 100 Millionen Amerikaner Comics lesen« aus dem Jahre 1943 erläutert William Moulton Marston: Aus psychologischer Sicht schien mir, dass das größte Vergehen der Comics ihr haarsträubendes Männlichkeitsbild war. Einem männlichen Helden fehlen die Eigenschaften von mütterlicher Liebe und Zärtlichkeit, welche für ein normales Kind so lebensnotwendig wie das Atmen sind. Nehmen Sie einmal an, Ihr Kind nimmt sich Superman zum Vorbild, welcher seine außerordentliche Kraft nutzt, um den Schwachen zu helfen. Dann fehlt dennoch die wichtigste Zutat für das menschliche Glück, die Liebe. Es ist gut, stark zu sein. Es ist wichtig, großzügig zu sein. Aber zärtlich, liebevoll, warmherzig und charmant zu sein, wird nach den Regeln der Männlichkeit als weibisch angesehen. Das ist Mädchenkram, schnaubt unser junger Comicleser. Wer will denn schon ein Mädchen sein? Und das ist der Punkt. Noch nicht einmal Mädchen wollen Mädchen sein, solange es unserem Frauenbild an Macht, Kraft und Stärke fehlt. Indem sie keine Mädchen sein wollen, wollen sie nicht zärtlich, demütig und friedliebend sein, wie es gute Frauen zu sein haben. Die starken weiblichen Eigenschaften werden wegen ihrer Schwachen verachtet. Das offensichtliche Gegenmittel besteht darin, einen weiblichen Charakter zu erschaffen, welcher alle Stärken von Superman vereint mit den Reizen einer guten und schönen Frau. Genau das habe ich den Comic-Verlegern vorgeschlagen. Bei der Entwicklung von Wonder Woman spielt ein Ereignis eine zentrale Rolle, mit dem Marston rund zwei Jahrzehnte zuvor als junger Student am Harvard College konfrontiert worden ist. Die US-amerikanische Historikerin Jill Lepore, Autorin des auch auf Deutsch erschienenen Buches »Die geheime Geschichte von Wonder Woman«, berichtet davon in einem Interview mit dem US-Radiosender NPR. If you think about Wonder Woman as containing within it a great deal about the story of Marston's own life, his ties really begin when he, as a Harvard freshman in 1911, is caught up in a big controversy on the campus. In Wonder Woman spiegeln sich viele Dinge aus Marstons eigener Biografie wider. Zurückzuführen ist dies vor allem auf eine Kontroverse, die er 1911 als Studienanfänger in Harvard mitbekommt. Damals wird die britische Feministin Emmeline Pankhurst von der Harvard-Männerliga für das Frauenwahlrecht eingeladen, im größten Hörsaal auf dem Campus zu sprechen. Die Universitätsleitung ist entsetzt, denn Frauen ist es nicht erlaubt, auf dem Campus eine Rede zu halten. Sie wollen auch keine Ausnahme machen. Denn Pankhurst und ihre Anhängerinnen haben sich im Jahr zuvor in London an die Tür des britischen Premierministers in Number 10 Downing Street angekettet und verhaften lassen. Also spricht sie außerhalb des Harvard Campus. Vieles davon taucht 30 Jahre später in den Wonder Woman Comics wieder auf. Zum Beispiel verliert Wonder Woman all ihre amazonenhaften Kräfte, sobald ein Mann sie in Ketten legt. Darum ist sie in fast jeder frühen von Marston geschriebenen Episode angekettet oder gefesselt und muss sich von diesen Ketten befreien. Laut Marston, um ihre Emanzipation von den Männern auszudrücken. Diese Ketten sind in der Realität tatsächlich ein wichtiger Teil der feministischen und Frauenwahlrechtskämpfe der 1910er Jahre. Unter anderem ketten sich drei Frauen damals aus Protest an die Tore vor dem Weißen Haus. Die Ketten werden zu einem wichtigen Symbol. Im Zuge der Emanzipation und nach dem Bürgerkrieg greifen die Frauen immer wieder auf Bilder von Sklaven in Ketten zurück. Damit wollen sie zeigen, dass auch sie selbst noch nicht vollständig emanzipiert und somit ebenfalls Sklaven sind. Bei Wonder Woman handelt es sich ursprünglich um eine Amazone, die auf Paradise Island aufgewachsen ist. Einer Insel, die ausschließlich von Frauen bewohnt wird. Sie alle haben das antike Griechenland verlassen, um der Versklavung durch Männer zu entkommen. Eines Tages stürzt ein Flugzeug auf Paradise Island ab. An Bord befindet sich Steve Trevor, Offizier des US-Militärgeheimdienstes. Wonder Womans Mutter, Königin Hippolyta, beschließt Trevor, dorthin zurückbringen zu lassen, wo er herkommt. Denn Männer sind auf der Fraueninsel verboten. Also näht Hippolyta für ihre Tochter rasch ein blau-rot-weißes, mit Sternen besetztes Kostüm und schickt diese mit dem Piloten zurück in die Vereinigten Staaten. Dort nennt sich die Amazone fortan Wonder Woman. Denn von den griechischen Göttern ist sie einst mit übermenschlichen Kräften beschenkt worden. Auch verfügt Wonder Woman über ein Arsenal an magischen Gegenständen. Dazu gehören ein Lasso der Wahrheit, das jedem Opfer die Wahrheit entlockt, ein paar unzerstörbare Armbänder sowie ein Diadem, das ihr als Wurfgeschoss dient. In einem kurzen Einleitungstext anlässlich ihres ersten Auftritts heißt es unter der Überschrift »Wonder Woman stellt sich vor«: In einer Welt, die vom Hass und den Kriegen der Männer zerrissen ist, erscheint endlich eine Frau, für die die Probleme und Taten der Männer ein Kinderspiel sind. Eine Frau, deren Identität niemand kennt, deren sensationelle Taten in einer schnelllebigen Welt aber herausstechen. Sie dient als Symbol für Integrität und Menschlichkeit, damit die Männerwelt weiß, was es bedeutet, eine Amazone zu sein. Mit der hundertfachen Beweglichkeit und Kraft unserer besten männlichen Athleten und stärksten Ringer erscheint sie wie aus dem Nichts, um eine Ungerechtigkeit zu rächen oder ein Unrecht zu korrigieren. So schön wie Aphrodite, so weise wie Athene, mit der Geschwindigkeit von Merkur und der Kraft von Herkules ist sie nur als Wonder Woman bekannt. Der Feminismus ist in Marstons frühen Geschichten auf Anhieb zu erkennen. Zum Beispiel, wenn Wonder Woman arbeitende Frauen dabei unterstützt, für denselben Lohn zu streiken, den Männer erhalten. Auch kandidiert sie als Präsidentin. Gezeichnet werden all diese Comics von Harry G. Peter. Wie ich herausgefunden habe, hat Peter aber in den 1910er Jahren mit einer Frau namens Annie Lucasta Rogers zusammengearbeitet. Beide betreuen damals für eine Zeitschrift eine spezielle Suffragettenseite. Auf dieser werden regelmäßig Cartoons mit Feministinnen präsentiert. Und Lou Rogers zeichnet in diesem Zusammenhang immer wieder eine ikonische, amazonenhafte Frau, die Ketten sprengt. So wie ihre männlichen Superheldenkollegen kämpft auch Wonder Woman in ihren frühen Abenteuern vor allem gegen Nationalsozialisten und andere Bösewichter aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Zu Pass kommt ihr dabei, dass sie in ihrem zivilen Alter Ego mit Namen Diana Prince als Sekretärin bei der US-Armee angestellt ist. Ab Ende der 1940er Jahre, der Krieg ist aus Sicht der Alliierten inzwischen erfolgreich beendet, beginnt sich die Ausrichtung der Superhelden-Comics naturgemäß zu verändern. Die Abenteuer fallen jetzt unpolitisch und bisweilen sogar ausgesprochen albern aus. Die Inhalte der Wonder Woman-Hefte leiden zudem darunter, dass William Moulton Marston, der Erfinder der Comicfigur, im Mai 1947 an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben ist. So wandelt sich die Amazone in den 1950er Jahren in eine Art besessenes, liebestolles Mädchen, das vor allem eines will: Steve Trevor heiraten. Jenen Mann, den sie gerettet und der sie überhaupt erst in die Vereinigten Staaten gebracht hat. Grant Morrison schreibt: Während des Zweiten Weltkriegs breitete sich das Konzept der Superhelden wie ein Flächenbrand aus, erlosch aber dann zusehends und auf so mysteriöse Art und Weise, wie es entflammt war. Das Interesse der breiten Masse nahm von 1945 an stetig ab. Superhelden-Comics wurden durch andere Comic-Genres verdrängt, unter anderem Horror, Western, Romanzen und Krieg. Superhelden konnten, vor allem in Bezug auf die Umsätze, nicht mehr mithalten. Was hatte die Superhelden zuerst so resonant und im Anschluss im gleichen Ausmaß irrelevant werden lassen? War es nur der Zweite Weltkrieg gewesen, der den Supermännern ihre Daseinsberechtigung verliehen hatte? Das Ende des Krieges brachte den Amerikanern ein neues Zeitalter des Überflusses und der Paranoia. Die USA hatten alles, aber sie besaßen wie ihre neuen Erzfeinde auch eine Superwaffe, die jede fröhliche Gartenparty am Stadtrand in eine verbrannte Einöde verwandeln konnte. Ist es da verwunderlich, dass in den 50ern die Fantasie so vieler Menschen von düsterem Existenzialismus ergriffen wurde? Die kollektive Imagination der Amerikaner füllte sich mit Zombies, Junkies, radioaktiven Monstern und verschwitzten Revolverhelden. Comics haben Mitte der 1950er Jahre in den USA generell einen schweren Stand. Das Fernsehen gewinnt als konkurrierendes Unterhaltungsmedium immer mehr an Bedeutung. Aber zu schaffen macht den Comicverlagen vor allem ein Mann mit Namen Frederick Wertham. Der Psychologe, ein gebürtiger Deutscher, veröffentlicht 1954 das Buch Seduction of the Innocent, Verführung der Unschuldigen. Darin kritisiert Wertham Comics als jugendgefährdend, gewaltverherrlichend und moralisch verkommen. Seine Kritik bezieht sich zwar in erster Linie auf Krimi- und Gruselgeschichten, doch auch Superhelden bekommen bei Wertham ihr Fett weg. Allen voran Wonder Woman. Das lesbische Gegenstück zu Batman ist in den Geschichten von Wonder Woman zu finden. Was die fortschrittliche Weiblichkeit anbelangt, wie sehen denn die Aktivitäten in den Comicheften aus, mit denen Frauen den Männern gleichgestellt befasst sind? Sie arbeiten nicht. Sie sind keine Hausfrauen. Sie ziehen keine Kinder groß. Mutterliebe ist völlig abwesend. Selbst wenn Wonder Woman ein Mädchen adoptiert, sind lesbische Untertöne im Spiel. Frederick Wertham wird seine Thesen noch Jahrzehnte später verteidigen. Unter anderem in einem Fernsehinterview, aufgezeichnet kurz vor seinem Tod 1981. Superman is a direct translation of Übermensch in German. Superman ist eine wörtliche Übersetzung des deutschen Begriffs Übermensch. Superman selbst symbolisiert Kraft, Macht und Gewalt. Das hat einen enormen Einfluss, nicht nur auf die Jugend in diesem Land, sondern auch in vielen anderen Ländern. Vor allem in Deutschland ist es völlig unmöglich zu verstehen, was dort passiert ist, all die verschiedenen Massaker und so weiter, wenn man nicht erkennt, dass all das vom Geist eines Superman durchdrungen war. Superman mag am Anfang durchaus für das Richtige und für das Gute gestanden haben. Aber heutzutage steht Superman für Gewalt. Frederick Worthams Feldzug gegen die Comics fordert zahlreiche Opfer. Nicht nur an Verlagen, sondern auch an Autoren, Zeichnern und sogar einzelnen Comic-Charakteren. Noch 1952 sind im Handel insgesamt 630 verschiedene Comic-Titel erhältlich. 4 Jahre später nur noch 250. Immerhin, Superman, Batman und Wonder Woman überstehen die Angriffe des Psychologen einigermaßen unbeschadet. Nicht zuletzt aufgrund ihrer immer harmloser daherkommenden Abenteuer. Für Captain America allerdings ist im Herbst 1954 das Ende gekommen. Besser gesagt, das vorläufige Ende, denn knapp 1,5 Jahrzehnte später wird der patriotischste aller Superhelden ein spektakuläres Comeback feiern. Aber das ist eine andere Geschichte. Im August 1961 erscheint in den USA die erste Ausgabe einer neuen Heftreihe. Sie trägt den Titel Fantastic Four, die Fantastischen Vier. Der Comic stammt aus demselben Verlag, in dem einst auch Captain America erschienen ist. Das Unternehmen heißt jetzt allerdings nicht mehr Timely, sondern seit ein paar Wochen Marvel Comics. Die Fantastischen Vier haben ihre verschiedenen Superkräfte alle während einer wissenschaftlichen Mission im Weltraum erlangt, bei der sie kosmischen Strahlen ausgesetzt waren. Seitdem kann Reed Richards, wissenschaftliches Genie und Anführer der Gruppe, seinen Körper in unglaubliche Längen und Formen ausdehnen. Reeds Freundin und spätere Ehefrau Susan Storm ist plötzlich in der Lage, sich unsichtbar zu machen und unsichtbare Kraftfelder zu erzeugen. Susans jüngerer Bruder, Johnny Storm, produziert Flammen und kann sogar fliegen. Der vierte im Bunde heißt Ben Grimm. Dank seines steinähnlichen Körpers verfügt er über übermenschliche Kräfte. Der Journalist und Buchautor Markus Dichmann erklärt, warum der Auftritt der Fantastischen Vier in der Welt der Superhelden anno 1961 eine Zeitenwende darstellt. Diese Vier sind jetzt kein Superheldenteam, wie wir es vielleicht bis dahin schon mal gesehen hatten, sondern die Vier sind eine Familie. Wir haben Reed Richards und Susan Storm, die beiden sind verheiratet, kriegen im Laufe der Zeit 2 Kinder. Wir haben den besten Freund von Reed, der sozusagen als Onkel in die Familie aufgenommen wird, Benjamin Grimm. Und wir haben den kleineren Bruder, also den Schwager von Reed, den kleineren Bruder von Susan mit drin und damit dieses Vierergestirn der Fantastischen Vier. Und in diesem Viereck spielen sich also jede Menge Beziehungsdramen ab. Also es geht nicht nur darum, wer ist der neue Superschurke und wie kann ich dem jetzt am schnellsten auf die 12 hauen, sondern die Vier entwickeln mehr oder weniger echte menschliche Beziehungen zueinander. Der US-Autor Reed Tucker schreibt in einem Buch über die jahrzehntelange Fehde zwischen den Verlagen Marvel und DC: Diese neue Art, mit Superhelden umzugehen, war vor allem deshalb revolutionär, weil sie sich völlig von dem unterschied, was DC, das den Superhelden erfunden hatte und 1961 im Grunde den Markt beherrschte, machte. Die DC-Helden waren unaufgeregter, ruhiger und ließen sich weniger von ihren Gefühlen leiten. Sie hatten weniger menschliche Schwächen und nur wenig Charakteristik, die über das bloße Gutmenschentum hinausging. Darum glichen sie eher Pappfiguren als lebenden Menschen. Das Besondere also an Marvel Comics der 60er Jahre ist, dass diese Helden plötzlich Menschen waren und ziemlich menschliche Schwächen hatten. Vorher war Superman halt Superman. Wir wussten, dass er sich in seinem Alltagsleben ja als Clark Kent verkleidet, aber das war eben eine Art Tarnung, damit er als Superman nicht auffliegt. Er hätte das ja auch jederzeit lassen sein können. Und genauso war Batman natürlich schwer traumatisiert, weil er seine Eltern verloren hat, das ist schon klar. Aber er schwankte eben zwischen reichem Millionär und Superheld. Und die Fantastischen Vier erleben wir einfach permanent in dieser familiären Konstellation. Die müssen immer darauf eingehen, wie es dem anderen geht, haben ihre eigenen kleinen Ausraster, ihre eigenen Depressionen, sowas wie Mental Health, würde man vielleicht heute sagen, war da irgendwie schon mit angelegt und die 60er Jahre Superhelden bei Marvel drehen das alle so weiter. Einer unbestätigten Legende zufolge ist die Erfindung der Fantastischen Vier auf eine Golfpartie zurückzuführen. Absolviert haben sollen diese der damalige Marvel-Verleger Martin Goodman und ein Vertreter des Konkurrenzunternehmens DC Comics. Letzterer prahlt dabei angeblich, wie gut sich ein neuartiger Comic aus dem Hause DC verkauft. Im Mittelpunkt des besagten Heftes steht ausnahmsweise kein einzelner Superheld, sondern gleich ein ganzes Superhelden-Team. Zu den Mitgliedern der sogenannten Justice League gehören unter anderem Superman, Batman und Wonder Woman. Daraufhin, so geht die Legende, beschließt der Marvel-Verleger umgehend, eine eigene, ähnlich gelagerte Comic-Serie in Auftrag zu geben. Unabhängig davon, ob die mehr von der Golfpartie stimmt oder nicht, Stan Lee, zu dieser Zeit Marvels Comic-Redakteur, verspürt keinerlei Bedürfnis, einfach nur das erfolgreiche Konzept eines Konkurrenten abzukupfern. So wie es im Comic-Business seit jeher gang und gäbe ist. Doch nach einigem Überlegen fasst Lee einen radikalen Entschluss. In seiner 2002 erschienenen Autobiografie heißt es: Für einmal wollte ich Geschichten schreiben, die nicht die Intelligenz älterer Leser beleidigen sollten. Geschichten mit interessanten Darstellungen, realistischeren Dialogen und Handlungen, die nicht schon tausendfach wiederverwendet worden waren. Vor allem aber sollten es Geschichten werden, die sich nicht an den Comic-Klischees der letzten Jahre festklammern würden. Der vielleicht wichtigste Faktor war, dass ich versuchen könnte, Geschichten zu schreiben, an denen ich tatsächlich selbst viel Spaß hätte. Aber wie? Es brauchte ein paar Tage, an denen ich Millionen Notizen vor mich hinkritzelte und sie immer wieder durchstrich, bis mir letzten Endes 4 Figuren einfielen, die zusammen ein gutes Team abgäben. Damit meinte ich nicht nur, dass ihre Kräfte sich gut ergänzen würden, ich meinte auch, dass ihre Persönlichkeiten interessante und amüsante Dialoge möglich machen würden. Ich wollte sie mir als reale, lebendige, atmende Individuen vorstellen, deren private Beziehungen für die Leser und was mir genauso wichtig war, für mich selbst interessant sein können. Ich war schon immer der Meinung, dass die eigentliche Comic-Handlung vergleichsweise einfach zu schreiben ist, sobald die Figuren in meinem Kopf klar festgelegt sind. So verhielt es sich auch mit den Fantastic Four, wie ich sie ab jetzt nannte. Also notierte ich zuerst einen Umriss der Geschichte, der die grundlegende Beschreibung aller Figuren und eine etwas unkonventionelle Handlung beinhaltete. Diesen Umriss gab ich anschließend dem mir am meisten vertrauten und sehr zuverlässigen Künstler, dem unglaublich talentierten Jack Kirby. Das Ergebnis war die erste Ausgabe von The Fantastic Four, die im November 1961 erschien. Und was folgen sollte, war so fantastisch wie der Titel selbst. Wie groß der Anteil genau ist, den Stan Lee und Jack Kirby jeweils zur Schöpfung des neuen Superheldenquartetts beitragen, darüber streiten sich Comicgelehrte bis heute. Fest steht in jedem Fall, die Fantastic Four aus dem Hause Marvel entpuppen sich auf Anhieb als Sensation. Endlich bekommen die Leserinnen und Leser Superhelden präsentiert, mit denen sie sich identifizieren können. Stan Lee wiederum fühlt sich durch den Verkaufserfolg erst so richtig angestachelt. Er macht sich umgehend ans Werk, um, in Kooperation mit verschiedenen Zeichnern, ein völlig neuartiges Superheldenuniversum zu entwerfen. Wir lernen Bruce Banner kennen, der ja so schwere Wutanfälle hat, dass er sich in den Hulk verwandelt, der also überhaupt gar nicht in der Lage ist, ein Privatleben zu führen, dessen Beziehungen, dessen große Liebe alles in Bruch geht, weil er eben dieses Monster in sich hat. Und wir lernen nicht zuletzt natürlich auch die X-Men kennen. Das sind also junge Teenager, bei denen in der Pubertät plötzlich dieses X-Gen auftaucht. Ja, also eine Mutation, die ihnen besondere Kräfte gibt. Nur dafür werden sie von der Gesellschaft gehasst, weil sie eben andersartig sind, weil sie diese Kräfte nun besitzen und anderen Menschen Angst machen. Und die sind auch also keine strahlenden Helden, sondern es sind Teenager mit Angst vor dem Rest der Gesellschaft, die ziemlich zurückgezogen in so einem Haus, in der Schule für Menschen mit besonderen Gaben sozusagen in der Nähe von New York leben und eben auch untereinander wie eine kleine dysfunktionale Familie sind. Der bis heute populärste aller Marvel-Superhelden erblickt im Sommer 1962 das Licht der Comicwelt. Sein Name lautet Spider-Man. Das Besondere an dem Netzschwinger ist, dass Autor Stan Lee und Zeichner Steve Ditko mit ihm einen 15-jährigen Teenager zum Titelhelden machen. Das hat unter anderem auch Thomas Schmitz-Lippert vom Köln Comichaus als Jugendlichen schwer beeindruckt. 15-Jährige waren sonst nur Sidekicks, das heißt, die sind neben den Erwachsenen hergelaufen, wie Robin bei Batman oder Bucky bei Captain America. Und jetzt kommt er auf die Idee, nimmt einen 15-Jährigen, der auch noch ein Nerd ist, Bücherwurm, Brille auf hat, Außenseiter, kommt nicht an bei den Mädchen, ist also immer der Außenseiter, der Nerd. Und den macht er als Hauptcharakter und gibt ihm auch noch Spinnenkräfte. Er hat ja versucht, dann bei Martin Goodman, das war ja der Eigentümer von Marvel, dieses Konzept anzupreisen. Dann hatte Martin gesagt, du lieber Gott, Stan, was ist das denn? Wer mag denn Spinnenkräfte? Jeder hat Angst vor Spinnen. Was ist das denn für eine Mistidee? Seinen ersten Auftritt absolviert Spider-Man im Frühsommer 1962 in Ausgabe Nummer 15 der Heftreihe Amazing Fantasy. Die Premierengeschichte erzählt, wie der 15-jährige Peter Parker, ein Außenseiter und Bücherwurm, der von seinen Mitschülern oft gehänselt wird, eines Tages von einer radioaktiven Spinne gebissen wird. Dies verleiht ihm übermenschliche Kräfte. Auch entwickelt Peter die Fähigkeit, Wände hochzuklettern, sowie einen Spinnensinn, der ihn vor Gefahren warnt. Zu Beginn nutzt er die neuen Kräfte, um Geld zu verdienen und berühmt zu werden. Doch dann wird sein Onkel plötzlich von einem Dieb getötet. Ihn hat Peter zuvor bewusst entkommen lassen. Er erkennt, dass große Macht auch große Verantwortung mit sich bringt. Also beschließt der Teenager, seine Kräfte fortan als Spider-Man zum Wohle der Menschheit einzusetzen. Shilpa Davey, Assistenzprofessorin für Medien- und Amerika-Studien an der University of Virginia, schreibt: Vergleicht man ihn mit extrem reichen Superhelden wie Batman oder mit einem übermächtigen Alien wie Superman, ist Spider-Man paradoxerweise ein Durchschnittsmensch, der ein breites Publikum ansprechen kann. Nach dem Tod seines Onkels fällt Parker die Verantwortung für seine ältliche Tante May und die finanzielle Situation des Haushalts zu. Ein Dieb ermordet Onkel Ben und Peter wird sehr bald bewusst, dass es sich beim Mörder um den Mann handelt, den er kurz zuvor bei einem Verbrechen ertappt hatte und entkommen ließ. Diese tragischen Erlebnisse formen sein Verständnis der Rolle, die er in der Welt zu spielen hat. Sein Credo, »With great power, there must also come great responsibility«, weist darauf hin, dass der persönliche Wunsch nach einem normalen Privatleben oder nach Ruhm, Ehre und Reichtum hinter den neu erworbenen Kräften und der Verpflichtung zurücktreten muss, sie zur Hilfe der Bedürftigen einzusetzen. Superman ist der erste Superheld der Comicgeschichte und damit Vorbild für viele andere Superheldinnen und Superhelden, die nach ihm gekommen sind. Diese These ist unter Comicfachleuten nie wirklich in Frage gestellt worden und hat über mehrere Jahrzehnte hinweg auch Bestand. 2015 jedoch bekommt diese Theorie Risse. In diesem Jahr veröffentlichen der britische Autor Alan Moore und sein Landsmann, der Zeichner Kevin O'Neill, einen Comic mit dem Titel Nemo, Fluss der Geister. Dieser gehört zu der Heftreihe The League of Extraordinary Gentlemen, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Darin wimmelt es nur so von Anspielungen auf Filme sowie Roman- und Comic-Charaktere aus den zurückliegenden 150 Jahren. Eine Comicfigur mit Namen Hugo Hercules sorgt bei den Leserinnen und Lesern in diesem Zusammenhang zunächst für Rätselraten. Viele vermuten, dass es sich bei Hugo Hercules, einem Mann mit übermenschlichen Kräften, um eine Eigenkreation des Gespanns Alan Moore, Kevin O'Neill handeln könnte. Doch dann stellt sich heraus, die Figur ist schon über 100 Jahre alt. Ihre Eskapaden sind erstmals anno 1902 als Comicstrip in einer US-amerikanischen Tageszeitung erschienen. Ist also womöglich gar nicht Superman, sondern Hugo Hercules der erste Superheld der Comicgeschichte. Um Näheres über Hugo Hercules und dessen Publikationsgeschichte zu erfahren, führt der Weg nach Norddeutschland. Genauer gesagt in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel zu dem freiberuflichen Grafiker Tim Eckhorst. Also ich komme aus Norddeutschland und da gibt es den Landkreis Dithmarschen, da komme ich her. Da ist eigentlich gar nicht so viel los, sehr landwirtschaftlich geprägt, größtes Kohlanbaugebiet Nordeuropas, glaube ich. Und da kommt auch der Wilhelm Heinrich Detlef Körner her. Wilhelm Heinrich Detlef Körner ist der Erfinder von Hugo Hercules. Tim Eckhorst hat gemeinsam mit der Regisseurin Martina Fluck 2023 einen Dokumentarfilm über Körner und seine Comicfigur produziert. Wie es der Zufall so will, ist Eckhorst in Kleve aufgewachsen, nur 10 Kilometer entfernt von Lunden und damit von jenem Dorf, in dem am 19. November 1878 Wilhelm Heinrich Detlef Körner zur Welt kommt. Da ist also nicht besonders viel los in so einer Gemeinde. Der Vater ist Schuhmachermeister und macht seine Schuhe und darüber hinaus passiert in dieser Gemeinde auch nicht viel. Also sehr ländlich geprägt eben der ganze Bereich, aber gleichzeitig auch deswegen eine Region, wo eben die Industrialisierung noch nicht wirklich angekommen ist und die Leute eben merken, okay, das wird jetzt hier alles echt finanziell eng und die haben eben nicht davon profitiert, dass sich da technisch ganz viele Dinge entwickelt haben zu der Zeit. Und in Schleswig-Holstein ist Norder-Dithmarschen wirklich die Region, aus der die allermeisten ausgewandert sind, also auf Schleswig-Holstein betrachtet. Und darum war das jetzt auch nicht besonders ungewöhnlich, dass jetzt die Familie Körner in dieser Bredouille, in der sie sich befanden, also finanzieller Druck, dass die gesagt haben, so jetzt alles auf eine Karte, wir gehen nach Amerika. Wilhelm Körner ist 3 Jahre alt, als seine Eltern 1881 mit ihm in die USA auswandern. Die Familie landet mit ihrem bescheidenen Hab und Gut in Clinton, im Osten des US-amerikanischen Bundesstaates Iowa. Die Kleinstadt mit knapp 10.000 Einwohnern ist zu dieser Zeit ein florierendes Zentrum der Holzindustrie. Von dem wirtschaftlichen Aufschwung vor Ort profitiert auch die Schuhmacherfamilie Körner. und offensichtlich so gut, dass sie auch dem Sohn das ermöglicht haben, eine lokale Kunstschule zu besuchen. Das heißt, da wurde dann so die Grundlagen trainiert und da gab es irgendwie so einen Kunstlehrer, der diese private Kunstschule eröffnet hat. Das ist natürlich zu der Zeit einerseits ungewöhnlich, wenn man sagt, okay, die müssen schon sehen, wo sie bleiben, so finanziell. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch damals ein sehr realer Job gewesen zu sagen, ich möchte Illustrator werden, weil die Zeitungen natürlich jetzt nicht reichhaltig mit Fotos bebildert waren, sondern ganz viele Dinge mussten eben gezeichnet werden. Wilhelm Körners Berufswunsch, seinen Lebensunterhalt als Zeitungsillustrator zu verdienen, wird von den Eltern nachdrücklich unterstützt. Und weil die Berufschancen für Zeichner in Clinton nicht besonders rosig sind, macht sich Körner als junger Mann eines Tages auf den Weg nach Chicago. Dort findet er bei der Zeitung Chicago Tribune tatsächlich einen Job als Illustrator. Gezeichnet werden zur Zeit des Übergangs vom 19. ins 20. Jahrhundert aber nicht nur Illustrationen, die als Ersatz für Fotos dienen. Die US-amerikanischen Verlage veröffentlichen auch Comicstrips, also kurze Bildstreifen, meistens mit lustigen Familien- oder Tiergeschichten. Diese sind vor allem dazu gedacht, den Absatz der Tageszeitungen anzukurbeln, in denen sie erscheinen. Die Comicstrips werden immer in Farbe, in der Regel auf gleich mehreren Seiten und ausschließlich sonntags veröffentlicht. Comichefte, wie wir sie heute kennen, existieren um die Jahrhundertwende noch nicht. Landesweite Marktführer auf dem Sektor der Tages- und Wochenpresse sind die New Yorker Verlagsgiganten William Randolph Hearst und Joseph Pulitzer. Dabei scheuen die beiden Konkurrenten weder Aufwand noch Kosten, ihrem jeweiligen Rivalen die besten Journalisten, Illustratoren und Comicstrip-Zeichner abzuwerben. Das, was sich im Bereich Comic schon in New York vollzogen hatte, dass nämlich Comics in Zeitungen erschienen und unter den großen Herausgebern, also Hearst und Pulitzer da in New York, so der große Kampf war, wer hat die besten Zeichner der Stadt und wer kann am Sonntag die tollsten Comics in Farbe großformatig präsentieren. Das ist natürlich dann den anderen Großstädten überhaupt nicht verborgen geblieben, was da passiert, gerade weil auch insbesondere der William Randolph Hearst nach Chicago expandiert ist mit seinem Zeitungsimperium. Das heißt, man konnte Comics auch dort dann schon so ein bisschen schon mal sehen in anderen Zeitungen und die Chicago Tribune musste natürlich mitziehen. Und wenn man sich die Chicago Tribune so 1902, 1903 anguckt, dann sieht man, es sind im Grunde fast alles Plagiate von den New Yorker Comic-Serien. Also man erkennt eigentlich alles wieder. Da sind Tiere, da sind Lausbuben wie die Katzenjammer-Kids, da sind Landstreicher und all sowas. Also all diese Milieu-Comics und Figuren, die man aus New York kannte, das haben die alles ungefähr so wahrscheinlich sich abgeguckt. Zwischen all den Comicstrips, die die Chicago Tribune auf ihren Sonntagsseiten präsentiert und von denen die meisten Vorbildern aus New Yorker Zeitungen ähneln, sticht eine Figur hervor. Hugo Hercules, gezeichnet von Wilhelm Körner. Hugo ist gutmütig und stets adrett gekleidet, mit einem Hut auf dem Kopf, einem dunklen Jackett und einer gestreiften Hose. Weil er aus nicht näher erklärten Gründen mit übermenschlichen Kräften ausgestattet ist, kann Hugo Hercules zum Beispiel Elefanten in die Luft und Lokomotiven aus den Gleisen heben. Eine solche Comicfigur hat es bis dahin noch nirgendwo gegeben. Wie das so ist, wenn man jetzt irgendwie was Neues sieht, dann ist es ja selten komplett neu, sondern es gibt immer Einflüsse. Und im Fall von Hugo Hercules kann man natürlich einerseits so einen gewissen Bodybuilder-Kult sehen, den es zu der Zeit gab. Also dass man sagt, da gibt es den Eugen Sandow, der aus Preußen stammte und den die nachher als den tollen großen Bodybuilder durch Amerika auf Tour geschickt haben. Also man konnte ihn begutachten und Frauen durften ihn gegen Geld sogar anfassen. Und das gab's und das wird auch Körner nicht verborgen geblieben sein und was kann eben noch cooler sein, als einen guten Anzug zu tragen, wenn man halt super stark ist und auch vielleicht durch Stärke dann noch die Frauen beeindrucken kann. Und darauf fußt im Grunde auch so die ersten paar Episoden von Hugo Hercules. Also man sagt, immer wenn eine Frau in Not ist, dann ist Hugo Hercules zur Stelle. Also das typische Superhelden-Ding. Er ist immer da. Ob er ein Supergehör hat, ist nicht geklärt. Wahrscheinlich nicht. Aber er ist immer zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, wenn Not am Mann ist. Und in den ersten Folgen eben besonders, wenn Frauen ein Problem haben oder man Frauen irgendwie unterstützen könnte. Hugo Hercules hat also übermenschliche Kräfte und ist immer zur Stelle, wo Hilfe gebraucht wird. Aber reicht das allein schon aus, um ihn tatsächlich als den ersten Superhelden der Comicgeschichte zu bezeichnen? Um diese Frage zu beantworten, gilt es zunächst zu klären, was einen Superhelden oder eine Superheldin überhaupt ausmacht. Eine Antwort liefert der US-amerikanische Comicwissenschaftler Peter Cougar. Er hat eine Dissertation über Superhelden veröffentlicht und definiert den Begriff Superheld so: Eine heroische Figur mit einer selbstlosen, prosozialen, universellen Mission, die übernatürliche Kräfte besitzt, außergewöhnliche Fähigkeiten, avancierte Technologie oder auch hochentwickelte körperliche und/oder mentale Leistungsfähigkeit, einschließlich mystische Fähigkeiten. Deren Identität als Superheld durch einen Codenamen und ein ikonisches Kostüm symbolisiert wird, die üblicherweise ihre Biografie oder ihren Charakter, ihre Kräfte und ihren Ursprung, Verwandlung einer gewöhnlichen Person in einen Superhelden, zum Ausdruck bringen. Typischerweise haben Superhelden eine doppelte Identität, deren gewöhnliche meist ein streng gehütetes Geheimnis ist. Betrachtet man die Comic-Episoden mit Hugo Hercules im Hinblick auf die Definition des Comic-Wissenschaftlers, dann lässt sich konstatieren, die meisten der von Peter Cougar genannten Punkte treffen auf Wilhelm Körners Schöpfung durchaus zu. Er hat einen Decknamen, Hugo Hercules, das wird wohl nicht sein bürgerlicher Name sein. Und dann hat man eben auch das, was es eben auch bei Superhelden ausmacht, völlig uneigennützig. Also er hält ja nicht die Hand auf und sagt, jetzt habe ich hier euch immer einen Gefallen getan und jetzt kriege ich auch mal was dafür. Und seine guten Taten werden einfach dann von den Leuten honoriert durch im Grunde Applaus und dass alle staunen, was für ein starker Mann das ist, der da Autos anheben kann und sie aus jeder misslichen Lage befreit. Und da muss man natürlich sagen, es sind viele Charakteristika eines Superhelden, außer eben ein Kostüm. Also er hat einen Anzug getragen und hat einen Hut auf und war so für die Leute erkennbar. Und Hugo Hercules war einfach Hugo Hercules, da gab es offensichtlich keine Geheimidentität. Im Gegensatz zu Superman ist die Karriere von Hugo Hercules nach nur wenigen Monaten schon wieder beendet. Hugo Hercules ist ein relativ kurzlebiges Phänomen. Das heißt, der ist im September 1902 zum ersten Mal erschienen und dann eben am Sonntag immer, so Woche für Woche. Und nach 17 Episoden plus eine Thanksgiving-Episode war dann auch schon wieder Schluss. Das liegt mutmaßlich daran, dass Körner dann das Zeitungsgewerbe verlassen hat und diese Figur scheinbar es nicht wert war, irgendwie weiter fortgeführt zu werden von anderen Zeichen. Unabhängig davon, ob Hugo Hercules oder Superman als erster Superheld der Comicgeschichte zu gelten hat, die Ursprünge der schillernden Figuren mit ihren übermenschlichen Fähigkeiten und den meist bunten Kostümen liegen in jedem Fall in den USA. Das heißt aber noch lange nicht, dass sämtliche Superhelden auf der anderen Seite des Atlantiks zu verorten wären. Ganz im Gegenteil. Vor allem seit Ende des Zweiten Weltkriegs haben sich auch viele europäische Autoren und Künstler die US-amerikanischen Superhelden zum Vorbild genommen und eigene Kreationen geschaffen. So gibt es zum Beispiel in England Captain Universe, in Italien Sagor und in Spanien eine Figur mit Namen Super Lopez. Auch hat wohl jeder von uns schon einmal von jenem Superhelden gehört oder gelesen, der im Oktober 1959 in dem französischen Comic-Magazin Pilote seine Premiere feiert. Asterix, der kleine Gallier, der mit Hilfe eines Zaubertranks ungeahnte Kräfte entwickelt. Asterix kommt zwar nicht als muskelbepackter, kostümiert maskierter Fleischberg daher, doch vertritt auch er eine Art Ehrenkodex, indem er sich nicht nur für die Bewohner des eigenen Dorfes, sondern ganz generell für hilfsbedürftige Personen im wahrsten Wortsinn stark macht. Insofern ist der Unterschied von Asterix zu den amerikanischen Superheldenfiguren nicht groß. Dasselbe gilt für einen weiter östlich angesiedelten Kulturkreis, zum Beispiel die japanische Comic-Tradition mit ihren Manga. Der Literaturwissenschaftler Thomas Nährlich vom Institut für Germanistik an der Universität Bern. Also ich habe zum Beispiel früher in meiner Jugend Dragon Ball viel gelesen. Auch die Figuren von Dragon Ball oder anderen Manga-Reihen lassen sich, wenn man jetzt allein von den Eigenschaften her denkt, kaum unterscheiden von den amerikanischen Superheldenfiguren. Trotzdem würde man die nicht als Superhelden bezeichnen, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie man Batman, Superman, Wonder Woman und Captain America als Superhelden bezeichnet. Auch die funktionieren in dem Fall ganz stark über eine visuelle Komponente, auch über die Muskelberge. Also da lässt sich fast noch weniger unterscheiden, warum wir die sie nicht so nennen, warum wir die nicht als Superhelden bezeichnen. Und das liegt, glaube ich, in dem Fall tatsächlich einfach daran, dass es unterschiedliche Kulturkreise sind, dass die Erzählungen auch ein bisschen anders funktionieren, dass die japanische Manga-Tradition sich natürlich stark an fernöstlichen Geschichten, Mythen orientiert, also zum Beispiel der chinesischen Kultur, die wiederum für die Superhelden amerikanischer Prägung eine geringere Rolle spielen. Also da gibt es natürlich Unterschiede, aber wenn man die Figuren nebeneinander legt und sich einen Superhelden-Comic anschaut, durchliest und einen Manga durchliest, dann findet man ganz ähnliche Erzählstrukturen, ganz ähnliche Eigenschaften, auch ganz ähnliche Kämpfe, Kampfesstrukturen, Dramaturgien der Erzählungen, das Serielle, also die immer wieder wiederholte Varianz grundsätzlicher Erzählmuster, all das findet man dort wieder. Angesichts der weltweiten Verbreitung landestypischer Superhelden-Comics erscheint es kaum verwunderlich, dass irgendwann auch Superhelden mit germanischen Wurzeln in die Welt gesetzt werden. Vorreiter ist hier eine Figur des Berliner Autors Jörg Buttgereit. Das ist ganz interessant, weil er ist eigentlich in den 80er Jahren vor allem als Filmemacher bekannt, auch im Bereich Horrorgenre. Und da erfindet er dann aber den Superhelden Captain Berlin, der eben in seinen Filmen kurze Auftritte hat. Noch einmal die Doktorandin Annika Frank von der Universität Mannheim. In den 90er Jahren, Nullern, gibt es dann Hörspiele mit Captain Berlin. Es gibt dann später Theaterstücke mit Captain Berlin. Und eben zu diesem Theaterstück bringt Buttgereit dann auch einen Comic heraus, sozusagen als Programmheft, könnte man sagen, zu diesem Theaterstück. Und erst dann entwickelt sich eigentlich die Serie. Also der Superheld Captain Berlin, der hat so eine umgekehrte Entwicklung wie der amerikanische Superheld. Also mittlerweile kennen ja viele amerikanische Superhelden vor allem aus den großen Blockbustern, die in den Nullern oder auch noch heute in den Kinos gezeigt werden. Und bei Captain Berlin ist es genau andersrum. Also er beginnt in den 80er Jahren im Film und kommt heute dann im Comic an. Was bisher geschah? Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahre 1933 suchte der antifaschistische Widerstand lange Zeit nach einer Geheimwaffe gegen den grausamen Diktator Adolf Hitler. Ausschnitt aus dem Hörspiel Captain Berlin gegen Dracula. Geschrieben von Jörg Buttgereit 2006 für den Westdeutschen Rundfunk und später adaptiert als Theaterstück. Der ein Attentat auf den Führer ausüben sollte. Nach vielen vergeblichen Versuchen wurden die Mühen der tapferen Wissenschaftler und Ärzte schließlich belohnt. Stolz gaben sie ihrer Schöpfung den klangvollen Namen Captain Berlin. Doch alle Versuche, den wahnsinnigen Diktator Hitler... Seit 2013 existiert Captain Berlin auch als Comicfigur. Die Abenteuer des Superhelden erscheinen bei dem kleinen norddeutschen Verlag Weißblech Comics. In den bunten Heften versteckt sich Captain Berlin hinter einer unscheinbaren Alltagsidentität namens Fritz Neumann. Und wie jeder ordentliche Superheld bekommt es auch Jörg Buttgereits Schöpfung mit einer Reihe beeindruckender Superschurken zu tun. Captain Berlins Gegenspieler sind zum Teil sogar reale historische Personen wie Adolf Hitler oder der ehemalige DDR-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker. Bei anderen dagegen handelt es sich um Fantasiegestalten mit Bezeichnungen wie Mr. Sünd oder Ilse von Blitzen. Allein diese Auswahl verdeutlicht bereits, dass es sich bei den Captain Berlin-Abenteuern um Parodien US-amerikanischer Superhelden-Comics handelt. Meine Grundannahme ist erstmal, dass sich die deutschsprachigen Superhelden-Comics auf die amerikanischen Erzählungen als Prätexte beziehen. Das heißt, dass sie sozusagen Grundlage sind für die deutschsprachigen Texte. Und dabei ist es dann interessant, sich anzuschauen, wie diese deutschsprachigen Produktionen mit den amerikanischen Superheldinnen-Comics umgehen. Also welche Elemente nehmen die auf? Stichwort Genrekonvention. Wie verändern die das? Was erfinden die vielleicht auch Neues? Und die ältesten Superheldinnen-Comics in meiner Auswahl, die stammen aus den 80er Jahren. Ich untersuche aber auch Comics der Gegenwartsliteratur. Und das bedeutet, dass die amerikanischen Superheldinnen-Comics den deutschsprachigen Produktionen natürlich um viele, viele Jahrzehnte voraus sind. Was aber wiederum auch gut ist für die deutschsprachigen Superheldinnen-Comics. Die müssen nicht mehr erklären, was ist überhaupt ein Superheld. Also diese Figuren, die kennt man schon als Leserin. Und sie können natürlich auf ganz viele Anknüpfungspunkte in diesen amerikanischen Texten anknüpfen. Und dann eben neue Erzählungen kreieren. Eine andere deutschsprachige Serie, mit der sich Annika Frank näher beschäftigt hat, heißt Austrian Superheroes. Dahinter steckt gleich ein ganzes Team österreichischer Comiczeichner. Die Szenarien und Texte stammen von dem Wiener Autor Harald Havers. Hier sind die einzelnen Helden nicht nur mit unterschiedlichen Superkräften ausgestattet, sie haben darüber hinaus auch mit persönlichen Fehlern und Problemen zu kämpfen. Zusätzlich gewürzt werden die Geschichten mit einer kräftigen Prise Lokalkolorit. Das erste Heft mit dem Titel Wiener Blut erscheint Ende 2016. Das Team der Austrian Superheroes besteht aus 4 Teammitgliedern. Das ist Captain Austria Junior, Lady Heumark, das Donauweibchen und der Bürokrat. Und es gibt in diesem Text sehr viele Verweise auf amerikanische Texte. Allein wenn wir uns schon Captain Austria Junior anschauen, dann stellen wir schon eine Namensähnlichkeit fest, nämlich zu Captain America. Also beide bezeichnen ein Land in ihrem Codenamen und beide tragen auch tatsächlich Kostüme, die in den Nationalfarben gehalten sind. Das ist jetzt erstmal so eine oberflächliche Feststellung von diesen beiden Figuren. Aber auch wenn wir uns dann anschauen, was die Erzählung der beiden Figuren anbelangt, kann man feststellen, dass die Hintergrundgeschichte der beiden Figuren, sowohl Captain Austria wie auch Captain America, sehr ähnlich ist. Captain Austria wird von einer US-amerikanischen Geheimdienstorganisation angeworben, um gegen die Nationalsozialisten und auch gegen den Kommunismus zu kämpfen. Zu diesem Zweck wird er in einem wissenschaftlichen Experiment mit besonderen Kräften ausgestattet. Ganz so wie auch sein US-amerikanisches Vorbild aus den 1940er Jahren, Captain America. Captain Austria verfügt in den Comics sogar über jüdische Wurzeln. Es gibt aber auch humorvolle Szenen und das schließt sich ja aber auch nicht aus. Das finden wir auch in den amerikanischen Texten. Selbst in Serien, die eher ernster angelegt sind, gibt es immer wieder humorvolle Szenen, Comic-Relief-Szenen, also Situationen, die eine Spannung aufheben wollen. Und auch das finden wir in den Austrian Superheroes. Da haben wir dann zum Beispiel die Figur Lady Heumark. Das ist eine Figur, die in ihrer Hintergrundgeschichte eine Berufscatcherin ist und die kulturell auch angelegt ist an Figuren aus dem österreichischen humorvollen Theater, nämlich an Figuren wie Hans Wurst und Kasperl. So eine Figur ist auch Lady Heumark. Die ist durch ihren Wiener Dialekt markiert, die prügelt sich mit Bösewichten, die hat eine sehr starke Mimik und Gestik, die macht flapsige Bemerkungen und setzt sich über Regeln hinweg. Noch flapsiger als die Austrian Superheroes kommt der erste bayerische Superheld daher. Erfunden wird die Figur des Trachtman von Christopher Kloiber. Vor seinem Leben als Comicmacher hat Kloiber, Jahrgang 1986, in verschiedenen Gelegenheitsjobs gearbeitet. Seine persönliche Leidenschaft aber, so sagt er, sei schon immer das Comiczeichnen gewesen. Als Christopher Kloiber 7 Jahre alt ist, stößt er an einem Zeitungskiosk plötzlich auf den ersten Superman-Comic seines Lebens. Wenige Zeit später folgt dann auch noch das erste Batman-Heft. Und seitdem bin ich Superhelden-Comic-Leser und so weiter. Also so Disney-Sachen, die haben mich eigentlich nie so wirklich interessiert und so. Aber bei den Superhelden, da hat's Instant-Klick gemacht. Bis Christopher Kloiber damit beginnt, selbst Superhelden-Comics zu zeichnen, vergehen noch einige Jahre. Eines Tages im Jahre 2016, Kloiber ist inzwischen 30 Jahre alt, scheint für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen. Aber ich wollte halt nicht diesen 0815 Superhelden machen, der halt in Amerika fliegt und in einer amerikanischen Stadt ist und so. Ich fand das, wenn du es als Deutscher machst, irgendwie nicht authentisch genug, weil ich war noch nie in Amerika drüben und dieses American Way of Life, das fühle ich halt auch nicht so. Und dann habe ich mir halt lange was überlegt und irgendwann hat mal meine Ma gesagt so, mach doch mal was mit Bayern, mach mal was mit der Heimat. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, wie könnte ein bayerischer Superheld aussehen und so, aber in cool, weißt du? Nach einigem Hin- und Her-Überlegen stehen der Name und das Outfit für den bayerischen Superhelden fest. Anstatt eines bunten Kostüms und Cape trägt Trachtman Lederhosen, garniert mit einem goldgelben Logo der Namensabkürzung TM. Als weiteres, besonderes Merkmal stattet Christopher Kloiber seine Figur mit einem blonden Schnauzbart aus. Also kannst dir vorstellen, das ist eigentlich wie sein Kumpel Superman aus den USA. Er ist sehr stark, er kann sehr weit springen. Er kann nicht fliegen, er ist ein geerdeter Bayer und er kann aber seine Kräfte erweitern, wenn er verschiedene Biersorten trinkt. Das ist halt so ein Gimmick, das ich dann ab und an mal verwende. Das kommt nicht in jeder Ausgabe vor, aber das ist halt eins seiner Einstellungsmerkmale, dass er halt durch verschiedene Biersorten halt dann zusätzliche Kräfte bekommt. Er hat keine Erinnerung an seine Vergangenheit, er weiß nicht, wer er ist. Und er ist in seinem privaten Leben halt auch Trachtman, so wie er halt jetzt ist. Also es gibt kein alter Ego, da wollte ich auch ein Klischee halt beiseite räumen, da man nicht jeder Held braucht ein alter Ego. In diesem Punkt würde wohl so mancher Superhelden-Fan widersprechen. Immerhin bekommt es aber auch Trachtman, so wie prinzipiell alle Superhelden, mit gefährlichen Schurken zu tun. Zu diesen zählt unter anderem der Saubreis, also Saupreuße, ein riesiges Schweinemonster in preußischer Uniform. Andere wiederkehrende Gegner sind die sogenannten Google-Männer. Bei diesem Clan handelt es sich um eine Anspielung auf eine reale historische Gruppe von Personen. Diese war einst fest davon überzeugt, König Ludwig II. Von Bayern sei im Sommer 1886 ermordet worden. Überhaupt legen Christopher Kläuber und sein Co-Autor Thorsten Brochhaus großen Wert darauf, für ihre Trachtman-Geschichten ausgiebig zu recherchieren. Nicht nur in Bezug auf historische Ereignisse und Personen, sondern auch bei der Darstellung einzelner Gebäude. Die letzte Ausgabe, die spielte zum Beispiel in Ingolstadt. Da waren sehr viele historische Gebäude drin und die brauchen halt extrem viel Liebe, wenn ich die halt ordnungsgemäß zeichnen soll, also auch detailgetreu. Und das ist mein Ziel quasi, wenn ein Leser aus Ingolstadt zum Beispiel das Heft aufmacht, dann will ich, dass der instant erkennt, ah, das ist das Rathausgebäude. Und das ist mir besonders wichtig, deswegen fahre ich auch meistens zu den ganzen Orten, in denen es spielt. Also jede Ausgabe spielt ja fast in einer anderen Stadt. Und da versuche ich dann halt auch immer hinzukommen, Fotos zu machen, damit ich halt das super genau und detailgetreu umsetzen kann. Weil mit Google Maps, da kommst du halt teilweise halt auch nicht weit. Inzwischen werden die Trachtman-Comics sogar von Fans aus aller Welt nachgefragt. Darum bietet Christopher Kläuber neben den regulären Ausgaben mit hochdeutschen und bayerischen Sprechblasentexten seit einiger Zeit manche Hefte zusätzlich in englischer Sprache an. Der absolute Renner aber ist eine Ausgabe auf Japanisch. Die japanische Ausgabe war eigentlich auch wieder so eine Quatschidee, weil ich mir gedacht habe, Japan-Touris oder so, die mögen Bayern doch. Und dann habe ich mir gedacht, so, das wäre doch eine super Idee, wenn sie was mitnehmen könnten, was sie auch lesen könnten. Und das zum Beispiel halt auch mit Bayern zu tun hat. Deswegen habe ich mir gedacht, hier, ich lasse das übersetzen. Ich kenne einen Übersetzer, der das macht und kann. Und dann habe ich das ganze Heft von der Nummer 1 auf Japanisch übersetzen lassen, gelettert und gedruckt. Und mittlerweile sind wir schon bei der dritten Auflage. Das ist schon verrückt, weil es halt nicht nur Japaner im Urlaub kaufen, sondern es kaufen halt auch Leute, die das studieren oder unterrichten. Die verschenken das an Freunde, Familie, Bekannte oder nehmen das mit in die Heimat. Nicht nur in Europa und Asien tut sich etwas in Sachen Superhelden. Auch im Ursprungsland von Superman, Batman und Co. werden bis heute laufend neue Ideen entwickelt, um das Genre in Zeiten kultureller und gesellschaftlicher Veränderungen stets aktuell und damit interessant zu gestalten. So gibt es neben Superheldinnen und Helden verschiedener Ethnien inzwischen auch solche mit LGBTQ-Hintergrund. Zu diesen zählen beispielsweise Batmans langjähriger Gefährte Robin, der sich als bisexuell outet, oder Northstar, Mitglied der X-Men aus dem Hause Marvel. Northstar ist sogar der erste schwule Superheld der Comicgeschichte überhaupt. Aber auch der Konkurrenzkampf zwischen den beiden großen Verlagsrivalen Marvel und DC spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle. So gewinnt Marvel mit seinen neuartigen Superhelden im Laufe der 1960er und 1970er Jahre auf dem Comicsektor immer größere Marktanteile. Daraufhin sieht sich DC als jahrzehntelanger Platzhirsch auf dem Sektor der Superhelden-Comics zum Handeln gezwungen. Die DC-Verantwortlichen entscheiden sich unter anderem dafür, die Abenteuer mit Wonder Woman kräftig umzukrempeln. In Anlehnung an die Geschichten aus dem Marvel-Universum sollen auch hier die privaten Probleme der Superheldin ab Sommer 1968 eine größere Rolle spielen. Darum beraubt man die Amazone kurzerhand ihrer Superkräfte und macht aus ihr eine gewöhnliche Frau mit menschlichen Schwächen und Problemen. Und auch das Kostüm in den US-amerikanischen Nationalfarben hat ausgedient. Diana Prince, die fortan ausschließlich in ihrer zivilen Identität agiert, kommt jetzt plötzlich als schicker Twen in poppigen Alltagsklamotten daher. Und ihren Gegnern tritt sie nicht länger mit Wahrheitslasso und unzerstörbaren Armbändern gegenüber, sondern als Karatekämpferin. Vorbild für die radikale Veränderung ist die zu dieser Zeit populäre Fernsehserie mit Schirm, Charme und Melone. Aus Diana Prince wird somit eine Art Emma Peel-Comic-Klon. Dick Giordano, Der für die Verwandlung verantwortliche DC-Redakteur erntet daraufhin vor allem von weiblichen Lesern heftige Kritik. Giordano erinnert sich. Ursprünglich hatte ich gehofft, dadurch einer feministischen Agenda zu dienen, indem ich Wonder Woman selbstbestimmt machte. Sie war in den damaligen Comics eine der ganz wenigen Frauen mit Superkräften. Und dann kam ich plötzlich daher und machte sie quasi unsuper. Das habe ich damals überhaupt nicht begriffen. Ich hielt mich für einen Liberalen und pro-feministisch. Im Nachhinein kann ich die Kritik gut verstehen. Mit ihren karate-geschwängerten Geschichten kann sich Diana Prince auf Dauer nicht durchsetzen. Daran ändert sich auch nichts, als Dick Giordano einzelne Titelbilder in Anlehnung an Wonder Womans goldene Zeiten gestalten lässt. Auf diesen wird Diana Prince als hilflose Gefangene in Ketten gezeigt. Eine stille Reminiszenz an die Abenteuer der Amazone aus den 1940er Jahren. Anfang 1973 ist das Wonder Woman-Experiment schließlich beendet. Diana erhält in einer actiongeladenen Story ihre früheren Kräfte ebenso zurück wie das farbige Kostüm. Ihr Fortbestand im DC-Superheldenkosmos ist damit gesichert. Was Frauen als Superhelden anbelangt, ist DC der Konkurrenz von Marvel lange Zeit voraus. So gibt es hier neben Wonder Woman ab Sommer 1956 noch die Figur Batwoman, ein weibliches Pendant zu Batman. Abgelöst wird Batwoman gut 10 Jahre später durch das jüngere und modernere Batgirl. Im Frühjahr 1959 mutiert das Superheldinnen-Duo sogar zum Trio. Es erhält Gesellschaft durch Supermans Cousine Supergirl. 2 Jahre später erblickt dann endlich auch die erste Superheldin aus dem Hause Marvel das Tageslicht. Sue Storm, eines der Gründungsmitglieder der Fantastischen Vier. Markus Dichmann. Sie ist genau genommen das stärkste und mächtigste Mitglied dieser Fantastischen Vier. Und wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann ist sie eben nicht diese berühmte Damsel in Distress, die irgendwie von den Männern gerettet werden muss, sondern sie ist dann am Ende diejenige, die die Kohlen aus dem Feuer holt. Und manchmal ist sie auch so eine Art Spielball zwischen Männern, die sich alle in sie verlieben. Das ist dann alles ein bisschen unschöner und irgendwie ein bisschen dümmlicher auch. Aber es gibt ganz viele Auftritte, wo sie eben, wie gesagt, das stärkste Mitglied dieses Teams ist und im Grunde erstmal dafür sorgt, dass die Fantastischen Vier überhaupt durchkommen. Die Figur der Susan Storm ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe weiterer Superheldinnen, die nach dem Debüt der Fantastischen Vier das Marvel-Universum ergänzen. Da gibt es beispielsweise die Figur Marvel Girl, die 1963 als erste Frau den X-Men beitritt. Oder die Wespe, ein Gründungsmitglied der berühmten Avengers. Im Windschatten der US-amerikanischen Frauenbewegung wächst die Zahl der Marvel-Superheldinnen ab Ende der 1960er Jahre immer weiter an. Da tauchen mit She-Hulk und Miss Marvel 2 bis heute populäre Superheldinnen auf, die, ja, das ist vielleicht hier so eine Art Manko, wenn man es als solche sehen möchte, erstmal wieder weibliche Pendants sind zu schon bestehenden männlichen Helden, also She-Hulk, der Name verrät es, sie ist einfach der weibliche Hulk. Und Miss Marvel war der Gegenentwurf zu Captain Marvel. Sie entscheidet sich also, diesen Namen auch zu tragen, Marvel, und setzt sich aber als Anrede nicht den Captain hin, sondern das Miss. Und das ist halt auch für sich schon genommen ein Statement, weil in den 70er Jahren diese Anrede Miss überhaupt erst aufkommt für Frauen, um eben klarzumachen, also ich bin nicht jetzt hier die Mrs. von jemandem, den ich geheiratet habe, und ich bin auch nicht die Mrs., die noch auf der Männersuche ist, sondern ich bin sozusagen einfach nur eine Frau, ich bin einfach nur Miss Marvel. Es gab damals auch das berühmte Miss Magazine, das eben ein feministisches war, und da lehnte sich Marvel Comics dran an. Und genauso war es eben interessant, She-Hulk zu sehen, weil wir das eigentlich nicht gewohnt waren, dass eine Frau wie beim Hulk ja sich in so ein Monstrum verwandelt und ihre Klamotten in alle 1000 Teile zerrissen werden, und das aber eben nicht, um sie zu sexualisieren, sondern sie als marodierendes, brutales Monstrum zu zeigen, das eben auch in dieser Frau steckt. Also auch ein ganz interessanter Perspektivbruch. Das sind 2 Figuren, die in den 70er entstanden sind und die bis heute auf jeden Fall auch aktuell geblieben sind. In den 1990er Jahren erobern die sogenannten Bad Girls die Welt der Superheldinnen-Comics. Der Begriff Bad Girl Art dient dabei als Gegenbegriff zum Terminus Good Girl Art aus den 1940er Jahren. Zu den Bad Girl-Vertreterinnen gehört unter anderem die Figur der Witchblade. Bei ihr handelt es sich ursprünglich um eine Kommissarin. Diese erbt eine uralte Waffe, welche ihr übermenschliche Kräfte verleiht. Noch einmal die Comicforscherin Annika Frank. Good Girls haben eher eine normale, eher durchschnittliche Körpergröße, weibliche Rundungen und interessanterweise auch perfekt hergerichtete Haare. Das sehen wir auch bei Wonder Woman in den frühen Comics. Die Bad Girls, die sind dann ein bisschen größer, haben definierte Muskeln, extrem lange Beine, sehr, sehr schmale Taillen und eben auffallend große Brüste. Und es geht aber auch dabei nicht nur um die Körperdarstellung an sich, sondern auch, wie diese Körper inszeniert werden. Wir sehen dann in den 90er Jahren, dass auch Wonder Woman ein Makeover bekommt. Also sie kriegt eine schmalere Taille, sie kriegt längere Beine, sie kriegt größere Brüste. Und das in Szene Setzen dieser weiblichen Heldinnen folgt dann oft einem voyeuristischen Blick. Also in den Comics werden dann auch Panels gezeigt, die auch nur bestimmte Körperteile zeigen. Ein zentrales Motiv, das bei vielen Superhelden eine Rolle spielt, ist das Thema Rache. Bruce Wayne, alias Batman, ist ab 1939 der Erste, der dem Verbrechen den Kampf ansagt, weil seine Eltern ermordet worden sind. Dasselbe gilt unter anderem auch für Matt Murdock, der für Marvel in die Rolle des Daredevil schlüpft. Auch sein Vater ist umgebracht worden, ebenso wie Spider-Mans große Liebe, Gwen Stacy. Trotz aller Rachegefühle handeln Batman, Spider-Man, Daredevil und alle anderen Superhelden jahrzehntelang nach einem strengen Ehrenkodex. Töten ist für sie tabu. Diese Einstellung ändert sich erst im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Und das verkehrt sich dann ins andere Extrem. Also spätestens dann so Mitte der 90er gibt es eigentlich keinen Superheld, der nicht irgendwie zwei Schwerter auf dem Rücken hat, zwei Maschinengewehre am Oberschenkel. Der ganze Oberkörper ist vollgepflastert mit Patronengurten und Handgranaten und scharfen Messern und was weiß ich nicht alles. Und die Figuren haben wenig nur noch mit den Ursprüngen zu tun, sind aber die populärsten Figuren ihrer Zeit. Zum Beispiel der Punisher, der hatte so dieses Motto No More Mr. Nice Guy, ne, wollte gegenüber der Sowjetunion damals im Kalten Krieg wieder deutlich härter auftreten, sprach von Aufrüstung und so, nachdem die USA ja in den 70ern dieses Trauma des Vietnamkriegs erlebt hatten und man sich vielleicht auch so ein bisschen seiner Rolle als Supermacht schämte, kam jetzt so ein überkompensierendes, überbordendes Selbstbewusstsein auf und vielleicht hat sich das eben auch in diesen Superhelden wieder dargestellt. Also man wollte die Schurken weiterhin bekämpfen, man war jetzt aber auch fein damit, sie einfach umzubringen, weil man eben jetzt bereit war, zu härteren Mitteln zu greifen. 1992 ruft ein halbes Dutzend populärer Comicautoren und Zeichner einen neuen, eigenen Verlag ins Leben. Dieser trägt die Bezeichnung Image Comics. Ein Teil der Gründer hat zuvor für Marvel gearbeitet. Für Image kreieren sie jetzt frische Superheldencharaktere bzw. Teams mit martialisch klingenden Namen wie Savage Dragon, Cyberforce oder Youngblood. Die erfolgreichste Imagefigur stammt von dem Zeichner Todd McFarlane und trägt die Bezeichnung Spawn, zu Deutsch Ausgeburt. Ursprünglich handelt es sich bei Spawn um einen Söldner namens L. Simmons, der im Auftrag seines Vorgesetzten ermordet worden ist. Simmons kehrt, ausgestattet mit magischen Kräften, als Spawn aus der Hölle zurück auf die Erde. Dort beschließt er, sich an seinen Mördern zu rächen. Grant Morrison schreibt: Die Helden von Image töteten. Jederzeit und ohne Gnade. Sie hatten verstanden, dass die Generation X keinen Gefallen an Superpfadfindern fand. Sie waren entfesselt. Endlich in der Lage, die bösen Jungs so zu treffen, dass es ihnen richtig wehtat. Als der talentierte Jim Valentino seinen blassen, von Batman inspirierten Titel Shadow Hawk vorstellte, hob er sich nur dadurch ab, dass der Titelheld mit AIDS infiziert war und er eine Vorliebe hatte, jedem Ganoven, der das Pech hatte, ihm über den Weg zu laufen, das Rückgrat zu brechen. Amerikanische Kids waren rotznäsig und fühlten sich, als ob sie die ganze Welt in Richtung eines vagen Selbstmordpaktes, eines Rendezvous mit einer Schrotflinte dirigieren wollten. Junge Amerikaner aus der Mittelschicht ergötzten sich zunehmend an den brutalen Existenzen von Kleinkriminellen, Auftragskillern, Polizisten und Soldaten. Thank you. Hauptstadt der Superhelden heißt New York City. Warum, erklärt ein Artikel aus dem US-amerikanischen Fachmagazin Publishers Weekly. Da die beiden großen Comicfirmen DC Comics und Marvel Comics ihren Hauptsitz in New York hatten, lebte die große Mehrheit der Comiczeichner und Autoren in der Nähe. Und sie konnten nicht widerstehen, ihre Heimatstadt zu einem wichtigen Teil der Comic-Mythologie zu machen. Batman zum Beispiel patrouilliert in den dunklen Straßen von Gotham City, einer offensichtlichen Nachbildung der düsteren Stadtlandschaft von New York. Supermans Metropolis zeigt die verräterischen Stahl- und Betonschluchten von Manhattan. Als Marvel in den 1960er Jahren sein heute bekanntes Pantheon hipper Superhelden einführte, brachten die Schöpfer Stan Lee, Steve Ditko und Jack Kirby viel Lokalkolorit ein. Die Fantastischen Vier hatten ihr Hauptquartier im Baxter Building, einem eleganten Hochhaus mitten in der Stadt, das alle üblichen Probleme eines echten Manhattan-Wolkenkratzers aufwies: Müllstreiks und mürrische Türsteher. Ben Grimm, alias The Thing, hatte einen stereotypen New Yorker Akzent und wurde von der Yancey Street Gang geplagt, einer Bande von zwielichtigen Gestalten aus der Lower East Side. Dort waren sowohl Grimm als auch dessen Schöpfer, der große Jack Kirby, aufgewachsen. Der Marvel-Experte für okkulte Superhelden Dr. Strange lebte ebenfalls in der Stadt, und zwar in einem angesagten Viertel von Greenwich Village. Nicht allzu weit entfernt von Greenwich Village, direkt am Central Park, wohnt ein Mann mit Namen Gene Murrow. Murrow, Jahrgang 1946, hat an Comics keinerlei Interesse. Seine Leidenschaft gilt stattdessen der klassischen Musik. Kurioserweise ist Gene Murrows Biografie aber auf faszinierende Weise ausgerechnet mit der Figur des Superman verbunden. Denn kein geringerer als Genes Vater hat Mitte der 1930er Jahre für den berühmtesten aller Superhelden höchstpersönlich Modell gestanden. My father was born in Poland. Mein Vater wurde 1919 in Polen geboren, in einer kleinen Stadt namens Piotrków, einem Vorort von Lodz. Er hieß Emanuel Majrowicz. Als er 12 Jahre alt war, wanderte die Mutter mit ihm nach New York City aus. Sein Vater konnte erst einige Jahre später nachkommen. Emanuel schloss das City College mit einem Diplom in Chemie ab und meldete sich in den späten 1930er Jahren bei der Armee. Ursprünglich hatte er Medizin studieren wollen, aber das war ihm damals als Jude aufgrund einer Quotenregelung untersagt. Von der Armee wurde er dann nach Cleveland, Ohio geschickt. Dort arbeitete er in der Vorgängerorganisation der heutigen Raumfahrtbehörde NASA. Neben seinem Job interessierte er sich auch sehr für das Turnen, vor allem am Barren und am Seitpferd. Er war ein sehr sportlicher Typ. Einer seiner Freunde aus der kleinen jüdischen Gemeinde in Cleveland war ein Mann namens Joe Schuster. Als ich noch ein Kind war, erzählte mir mein Vater, Joe Schuster sei ein Künstler. Er und ein Freund hätten die Idee für einen Superhelden gehabt. Damals wussten sie noch nicht, dass er später mal Superman heißen würde. Weil mein Vater einen tollen Körper hatte, fragte Joe ihn, ob er Modell stehen würde, damit Joe diesen Superhelden skizzieren konnte. Mein Vater war einverstanden. Er erzählte mir, dass Joe zum Zeichnen damals oft Papier aus irgendeinem Laden benutzte, einer Metzgerei oder so etwas. Denn er konnte sich nicht leisten, richtiges Zeichenpapier zu kaufen. Joe und sein Freund fertigten also diese Skizzen an und versuchten, ihr Superheldenkonzept zu verkaufen. Allerdings zunächst ohne Erfolg. Das Letzte, was mein Vater mir darüber erzählte, war, dass sie ihre Idee für eine aus heutiger Sicht sehr geringe Summe verkaufen mussten, wenn man bedenkt, was später aus Superman geworden ist. Das ist die Geschichte, mit der ich aufgewachsen bin. Ich selbst hatte an Superhelden oder speziell an Superman kein großes Interesse. Für mich war das einfach eine Art Familiengeschichte, die er mir irgendwann einmal vor vielen Jahren erzählt hat. New York City ist auch ein geeigneter Ort, um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, welches Ausmaß das Geschäft mit den Superhelden inzwischen angenommen hat. Denn hier findet seit 2006 eine der weltweit größten Veranstaltungen für Comic-Fans, statt. In einem riesigen Tagungszentrum nahe des Hudson Rivers kommen einmal pro Jahr, immer an einem verlängerten Wochenende, Hunderttausende von Menschen aller Altersgruppen zusammen. Die Angebote der Aussteller umfassen nicht nur Comics, sondern unter anderem auch Originalzeichnungen, Computerspiele sowie umfangreiches Merchandising-Material. Viele Fans stehen außerdem stundenlang Schlange, um Autogramme populärer Zeichnerinnen oder Zeichner zu ergattern. An einem der Stände wartet der New Yorker Comic-Händler Vince Zurzullo auf Käuferinnen und Käufer. Vince, Jahrgang 1971, ist Geschäftsführer des New Yorker Unternehmens Metropolis Comics and Collectibles. Seine Karriere als Comic-Händler beginnt er im zarten Alter von 15 Jahren. Eines Tages bringt ihn ein älterer Freund, mit dem Vince regelmäßig Comic-Hefte tauscht, auf eine Idee. Er sagte: Weißt du was? Mein Vater handelt mit Briefmarken und ich mit Münzen. Wie wäre es, wenn wir zusammen anfangen, mit Comics zu handeln? Also gaben wir eine Anzeige in einer speziellen Wochenzeitung auf. Sie hieß The Comic Buyer's Guide. Außerdem sprach sich in meiner Highschool allmählich herum, dass ich der Typ mit den Comics war. Plötzlich riefen alle möglichen Leute an, um mir ihre Comicsammlungen zu verkaufen. Eines Tages traf ich zufällig einen früheren Mitschüler, den ich seit der Grundschule nicht gesehen hatte. Ich fragte ihn: Hey Kevin, sag mal, hast du eigentlich deine Comicsammlung noch? Er sagte: Ja. Willst du sie vielleicht verkaufen? Er sagte: Ja, denn ich brauche Geld, um mir eine Gitarre kaufen zu können. Also kaufte ich ihm für $400 seine komplette X-Men-Sammlung ab. Das waren alles Hefte aus den 1970er Jahren. So etwas habe ich während meiner gesamten Highschool-Zeit gemacht und zum Teil auch auf dem College. Und nachdem ich mit der Uni fertig war, verkaufte ich Comics auf den Straßen von Manhattan. Noch heute, über 30 Jahre später, erinnern sich die Leute daran, wie ich damals mit den Heften an der Straßenecke stand. Später habe ich dann begonnen, mein Geschäft professionell aufzuziehen, mit einem Versandhandel und dem Verkauf auf Comic-Conventions. In den frühen 1990er Jahren machte ich Deals mit ein paar großen Handelsketten. Dafür kaufte ich zunächst die Bestände riesiger Lagerhäuser auf. Das waren meist um die 100.000 Comichefte. Dafür habe ich dann jeweils 2 Cent pro Stück bezahlt. Insgesamt also $2.000. Anschließend habe ich daraus spezielle Dreierpacks zusammengestellt und an die Handelsketten weiterverscherbelt. Ich schätze, dass ich damals pro Jahr wahrscheinlich über 1 Million Comics verkauft habe. Im Laufe der Jahre konzentriert sich Vince vor allem darauf, mit seltenen, zum Teil sehr wertvollen Comics zu handeln. Die Preise für besonders rare Exemplare erreichen bisweilen astronomische Höhen. So erwirbt Zurzullos Firma beispielsweise im August 2014 ein nahezu neuwertiges Exemplar von Action Comics Nummer 1 mit Supermans erstem Auftritt für $3.2 Millionen. Ein anderes, ähnlich gut erhaltenes Exemplar derselben Ausgabe erzielt 10 Jahre später bei einer Auktion fast das Doppelte. Was bringt Menschen nur dazu, für einen Superhelden-Comic derart riesige Summen auf den Tisch zu legen? So there's a combination of things that drive people to spend $5 or $500,000 or $5 million on a comic. Ob jemand 5, 500.000 oder $5 Millionen für ein Comicheft ausgibt, hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Die meisten Käufer hatten irgendwann in ihrem Leben einmal eine Verbindung zu Comics. Entweder mochten sie als Kind Comics oder sie fanden eine Comic-Verfilmung toll. Oder sie haben Comics ursprünglich nur digital gelesen und wollen jetzt doch lieber auf physische Hefte umsteigen und diese auch sammeln. Andere Leute dagegen haben noch nie einen Comic gelesen und investieren ihr Geld trotzdem in Comics. Das kann ich nicht wirklich nachvollziehen, denn ich mache das, weil ich Comics liebe. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit Comics zu handeln, wenn ich sie nicht wirklich lieben würde. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sagen, mir geht es ausschließlich darum, damit Geld zu verdienen. Das ist auch völlig okay. Diese Einstellung will ich gar nicht verurteilen. Aber mir persönlich macht es am meisten Spaß, wenn ich ein Heft für 2, 3, 4 oder 5 Millionen $ verkaufen kann. Denn das bringt Publicity und somit hoffentlich mehr Leute dazu, Comics zu kaufen und auch zu lesen. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass die weltweite Sammlerszene so bunt gemischt ist. And diverse tapestry of collectors throughout the world. Boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program featuring the thrilling adventures of an amazing and incredible personality. Faster than an airplane, more powerful than a locomotive, impervious to bullets. Up in the sky, look, it's a bird, it's a plane, it's Superman! In Bezug auf die Vermarktung setzt Superman von Beginn an Maßstäbe. 1940 gründet der Comicheftverlag DC sogar eine eigene Tochterfirma mit der Bezeichnung Superman Incorporated. Diese soll die Comicfigur auch in anderen Medien vermarkten. Am 12. Februar 1940 startet die Hörspielserie The Adventures of Superman. Die Episoden dauern jeweils 15 Minuten und laufen 3 bis 5 Mal am späten Nachmittag, also dann, wenn die Kinder aus der Schule zurück sind. A being no larger than an ordinary man, but possessed of powers and abilities never before realized on Earth. Able to leap into the air an eighth of a mile at a single bound. Hurdle a 20-story building with ease. Race a high-powered bullet to its target. Lift tremendous weights and rend solid steel in his bare hands as though it were paper. Superman, a strange visitor from a distant planet. Champion of the oppressed. Physical marvel extraordinary. Who has sworn to devote his existence on Earth to helping those in need. Superman wird auch mit einem eigenen Zeitungs-Comic-Strip geadelt. Dieser erscheint zu Spitzenzeiten parallel in mehreren 100 Tages- und Sonntagsblättern. Die tägliche Leserschaft beträgt über 20 Millionen. In den Jahren und Jahrzehnten danach folgen unter anderem diverse Zeichentrick- und Realfilmserien für das Fernsehen, sowie ab 1978 mehrere Blockbuster-Kinofilme. Dadurch, sowie durch umfangreiches Merchandising, verdient der Verlag DC an seinem populärsten Superhelden im Laufe der Jahrzehnte Milliarden von Dollar. Dass ihre Comicfigur jemals derartige Umsätze erzielen würde, davon hätten die beiden Superman-Schöpfer einst nicht einmal zu träumen gewagt. Der Buchautor Markus Dichmann. Jerry Siegel und Joe Shuster waren jetzt natürlich irgendwie brillante Teenager, die eine super Idee hatten, aber nicht unbedingt die besten Geschäftsleute und haben vielleicht auch nicht wirklich absehen können, was da noch alles draus werden sollte aus Superman. Haben also für eine niedrige, dreistellige Summe schon sehr, sehr früh alle Rechte an Superman mehr oder weniger an den Verlag verkauft. Sie hatten damals immer Honorare, sie wurden dann ja sogar auch angestellt, haben also monatlich ihr Geld bekommen, aber haben jetzt an dem eigentlichen Erfolg dann nicht weiter mitverdient. Also exponentiell heftig die Taschen voll gemacht haben sich die Verleger und eben nicht die Schöpfer. Das ist so ein Problem, das im Grunde die Superhelden und den Markt, den Comicmarkt bis heute mitbegleitet. Siegel und Schuster wird immer mehr bewusst, dass sie sich anno 1938 bei ihren Vertragsverhandlungen vertan haben. Darum reichen sie mit knapp 10 Jahren Verspätung vor Gericht Klage ein. Ihre Begründung? Die vom Verlag DC ursprünglich gezahlte Summe von $130 sei für eine Abtretung des Urheberrechts an Superman nicht ausreichend gewesen. Doch das Gericht entscheidet, dass DC das Copyright an der Figur zu Recht für sich reklamiert. Bei Jerry und Joe ist es irgendwie besonders traurig, weil die beiden eben auch nach Superman nicht mehr so richtig Fuß fassen sollten im Geschäft und auch beide relativ früh gealtert sind. Also sie hatten beide relativ früh mit großen Schwierigkeiten zu tun. Bei Joe war es eben auch so, dass ihn langsam das Augenlicht verlor und er dann natürlich als Zeichner immer schlechter auch nur arbeiten konnte. Und erst viele, viele Jahre später, als dann nämlich in den 1970er Jahren der erste Superman-Film von Richard Donner mit Christopher Reeve in der Hauptrolle, als der dann in die Kinos kommen sollte, haben die beiden rund um diese Veröffentlichung nochmal getrommelt und gesagt, hey, schaut mal, was mit uns gemacht wurde. Wir haben an diesem Riesen, an diesem Millionen-Milliarden-Erfolg nie davon das bekommen, was uns zusteht. Und dann wollte DC wahrscheinlich rund um die Veröffentlichung dieses Films nicht diese ganze schlechte Presse ertragen müssen. Und dann haben sie sich für die beiden auf eine lebenslange, auch nicht eine allzu großzügige, muss man vielleicht sagen, lebenslange Rente geeinigt, die beiden bekommen sollten. Pünktlich zum weltweiten Start des ersten Superman-Kinofilms 1978 erhalten die beiden Comic-Pioniere von DC außerdem die Zusage für alle Zeiten, als die offiziellen Superman-Schöpfer anerkannt zu werden. Auch verpflichtet sich das Unternehmen Siegel und Schuster, in Zukunft bei sämtlichen Veröffentlichungen als Urheber zu nennen. Das Thema Urheber-, Eigentums- und Verwertungsrechte zieht sich seit Siegel und Schuster wie ein roter Faden durch die Historie der Superhelden-Comics. Für erhebliches Aufsehen sorgt unter anderem 1986 erneut eine Veröffentlichung aus dem Hause DC. Diesmal steht jedoch nicht ein einzelner Superheld im Mittelpunkt, sondern gleich eine ganze Gruppe, genannt Watchmen. Urheber der Watchmen-Serie sind der britische Autor Alan Moore und dessen Landsmann, der Zeichner Dave Gibbons. Beide präsentieren in ihrem Comic eine alternative Version der 1980er Jahre. In dieser haben die USA den Vietnamkrieg gewonnen. Der Präsident heißt immer noch Richard Nixon. Superhelden, ursprünglich kostümierte Verbrechensbekämpfer, gelten mittlerweile als verboten oder arbeiten im Verborgenen. Die Serie Watchmen behandelt nicht nur Themen wie Macht und Moral, sondern hinterfragt auch die Rolle und die Auswirkungen von Superhelden in der Gesellschaft. Mit ihr zeigen Moore und Gibbons erstmals, dass Comics sehr wohl ein Medium für ernste und erwachsene Geschichten sein können. Die insgesamt 12 Watchmen-Hefte entpuppen sich als riesiger Erfolg. Schon kurze Zeit später werden sie in einem sogenannten Trade Paperback als Sammelband veröffentlicht. Dieser erweist sich ebenfalls als Bestseller und wird laufend nachgedruckt. Alan Moore wird sich später erinnern: Bei Watchmen gab es unglücklicherweise einen Streit um Tantiemen. Das hinterließ einen sehr schlechten Beigeschmack. Es ging um Merchandise-Artikel. Es sollte eine Watchmen-Armbanduhr geben und verschiedene andere Dinge. Uns wurde gesagt, wir bekommen davon keinen Pfennig ab, denn das wäre kein Merchandise, sondern Werbematerial. Wir haben widersprochen und wollten unsere Tantiemen. Schließlich haben wir zwar unser Geld bekommen, aber wir hatten einfach das Gefühl, man will uns behumsen. Und uns wurde klar, dass wir Watchmen niemals zurückbekommen würden von DC. Unser Vertrag besagte, dass wir die Rechte nur zurückbekommen, wenn der Comic nicht neu aufgelegt wird. Bis zu dieser Zeit gab es niemals einen Comic, der 15 Jahre lieferbar gehalten wurde. Watchmen hat dies als erster geschafft. In Sachen Verwertungsrechte bekleckert sich auch DCs großer Rivale Marvel nicht mit Ruhm. Und das ebenfalls gleich mehrfach. Hier geht es vor allem um die Frage, wem das in den 1960er Jahren entstandene hippe Marvel-Superhelden-Universum in erster Linie zu verdanken ist. Dem Comic-Redakteur und Autor Stan Lee oder eher dem Zeichner Jack Kirby? Der jeweilige Anteil der beiden Kreativen daran ist unter den Fans bis heute heftig umstritten. Das hat nicht zuletzt mit ihrer unterschiedlichen beruflichen Stellung zu tun, erklärt Randolph Hoppe. Hoppe ist Betreiber einer Jack Kirby-Museum-Website. Stan Lee was an employee of the company and Jack Kirby was not. Jack Kirby was a freelancer. Stan Lee war ein Angestellter des Unternehmens. Jack Kirby dagegen nur Freiberufler. Selbst wenn also einzelne Figuren von Stan Lee und Jack Kirby bis zu einem gewissen Grad gemeinsam geschaffen wurden, dann war das eine verzwickte Lage. Denn der eine von beiden war krankenversichert und erhielt sämtliche Vorteile eines Angestellten, während der andere, Jack Kirby, gar nichts davon hatte. Er arbeitete auf eigenes Risiko und musste auf Einkommen verzichten, wenn er Urlaub machte. Der springende Punkt aber ist, dass das Urheberrecht in Bezug auf die Comicproduktion nie wirklich geregelt war. Es gab keinen richtigen Vertrag. Das Comic-Business stand früher praktisch auf einer Stufe mit Pornografie oder Kreuzworträtsel. Dies führte dazu, dass Stan Lee, der Angestellte, plötzlich irgendwann als der alleinige Schöpfer hingestellt wurde. Und Jack Kirby galt bloß als der Zeichner. The employee was the full creator of everything, and Jack Kirby was just the artist. Im Comic-Business gilt jahrzehntelang die Regelung, dass Zeichner und auch Autoren pro Comic-Seite bezahlt werden. Mit der Lieferung gehen sämtliche Rechte in Bezug auf Plots, Charaktere und die Zeichnungen an den Auftraggeber über. Immer wieder kommt es deswegen zu Gerichtsverfahren, denn viele Urheber fühlen sich um ihre Rechte betrogen. Auch im Fall von Jack Kirby. Jack and his wife had passed away, but his heirs, his four children, filed the paperwork. Jack und seine Frau waren bereits verstorben, als ihre vier Kinder Klage einreichten. Sie sagten: Okay, Marvel, ihr habt ein paar erfolgreiche Filme produziert, wir hätten jetzt gerne die Urheberrechte unseres Vaters zurück. Wir wollen zumindest Teileigentümer an den Comic-Charakteren werden. Der Fall wurde im Laufe vieler Jahre vor einer ganzen Reihe von Gerichtsinstanzen verhandelt. Am Ende landete die Angelegenheit vor dem obersten Gerichtshof. Und an diesem Punkt sagte der Disney-Konzern, zu dem Marvel inzwischen gehörte: Okay, hier habt ihr eure Millionen von Dollar. Bevor wir riskieren, uns vom Gericht belehren lassen zu müssen, schließen wir lieber einen Vergleich. Okay, here are your millions of dollars. And they settle on that, rather than have that adjudicated by the courts. Ab 2008 macht sich eine spezielle Disney-Tochterfirma mit der Bezeichnung Marvel Studios daran, potenzielle Kinohits mit bekannten Marvel-Comic-Superhelden-Charakteren zu produzieren. Zu diesen gehört unter anderem auch Captain America. Also genau jene Figur, deren Karriere Mitte der 1950er Jahre zunächst so plötzlich zu Ende gegangen war. Im Zuge der Neuausrichtung des Marvel-Superhelden-Universums hat Captain America Ende der 1960er Jahre ein erfolgreiches Comeback feiern können. 2014 schließlich entsteht der Kinofilm Captain America – The Winter Soldier. Die Produktion spielt weltweit über 700 Millionen Dollar ein. Der Nettogewinn beträgt rund 166 Millionen Dollar. Der Autor, auf dessen Ideen der Film größtenteils beruht, bleibt laut Markus Dichmann finanziell außen vor. Ed Brubaker ist eben Comicautor und hat der Figur Captain America in den 2000er Jahren, in den Nullerjahren wirklich nochmal zu neuem Glanz verholfen. Also der hat aus ja, manchmal diesem etwas in die Jahre gekommenen verstaubten Typen in Stars and Stripes so eine Mischung aus Superheld und Superagent gemacht, hat die Story sehr politisch aufgeladen. Häufig war da noch so ein bisschen Kalter Krieg mit drin, Spionagegeschichten und hat das also wirklich da auf ein anderes Level gehoben, die Stories bei Captain America. Und ein sehr, sehr erfolgreicher Captain America Film der letzten Jahre, nämlich Teil 2 seiner Reihe, Captain America The Winter Soldier, der basiert nun wirklich in ganz, ganz großen Teilen auf dieser einen sehr, sehr guten Reihe, die Ed Brubaker geschrieben hat. Als dann die große Hollywood-Premiere aber anstand für Captain America Winter Soldier, ist Ed Brubaker, das hat er dann damals im Netz öffentlich gemacht, nicht mal zur Premierenparty eingeladen worden. Geschweige denn, dass es dann für einen Film, der an die nahezu 1 Milliarde Dollar einspielt, da nochmal irgendwelche Tantiemen oder irgendwas geben würde. Nein, Ed Brubaker hat, wie es eben üblich ist in diesem Genre, für Marvel geschrieben, hat an Marvel Comics alle Rechte an den Stories abgetreten und Marvel macht damit am Ende, was sie wollen. Das ist natürlich alles sauber. Ja, da kann man juristisch wahrscheinlich nicht viel gegen machen oder kann man ganz sicher nichts gegen machen. Aber Ed Brubaker hat ja nun doch irgendwie diese Geschichten überhaupt erst kreiert und entwickelt und dass man ihn dann eben noch nicht mal zur Premierenparty einlädt, ist ein bisschen mau. So beliebt Superhelden-Comics und Filme heutzutage sein mögen, sie stehen von Beginn auch in der Kritik. Die lauteste stammt von dem Psychologen Frederick Wortham, der bereits in unserer Langen Nacht zu Wort gekommen ist. In seinem Buch Seduction of the Innocent, Verführung der Unschuldigen, aus dem Jahre 1954 schreibt Wortham: Superman mit dem großen S auf seiner Uniform, wir sollten, meine ich, dankbar sein, dass es kein SS ist, benötigt einen endlosen Zufluss immer neuer Untermenschen, krimineller und ausländisch aussehender Menschen, um seine Existenz nicht nur zu rechtfertigen, sondern überhaupt erst zu ermöglichen. Diese Eigenschaft löst in Kindern eine von zwei Haltungen aus. Entweder stellen sie sich vor, selbst Superman zu sein und entwickeln die dazugehörigen Vorurteile gegen die Untermenschen, oder sie werden gefügig und empfänglich für Schmeicheleien starker Männer, die all ihre sozialen Probleme lösen werden. Und das mit Gewalt. Superman überwindet nicht nur die Gesetze der Schwerkraft, was durch seine große Kraft noch vorstellbar ist. Er vermittelt Kindern außerdem eine völlig falsche Vorstellung weiterer grundlegender physikalischer Gesetze. Zum Beispiel sollte nicht einmal Superman in der Lage sein, ein ganzes Haus anzuheben, wenn er nicht auf dem Boden steht. Oder ein Flugzeug in der Luft aufzuhalten, während er selbst fliegt. Wonder Woman ist immer eine Schreckensgestalt. Sie ist körperlich sehr stark, quält Männer, hat ihre eigene weibliche Anhängerschaft und entspricht der grausamen, phallischen Frau. Für Jungen ist sie eine furchteinflößende Figur und zugleich für Mädchen kein wünschenswertes Ideal. Denn sie ist genau das Gegenteil von dem, was Mädchen sein wollen und sein sollten. In seinem letzten Fernsehinterview aus dem Jahre 1981 sieht Wortham in Superman sogar einen Demokratiegegner. Superman steht über dem Gesetz, über Demokratie, über der Justiz und sogar den Naturgesetzen. Er steht über allem. Was man also den jungen Menschen und nebenbei auch den Älteren beibringt, ist, dass du keine Verantwortung hast. Du musst einer Person folgen, die sich um alles kümmert. Er verkörpert Aberglauben. Wir haben hier also Gewalt, Aberglauben, absolutes Misstrauen in die Gemeinschaft, absolutes Misstrauen in die Justiz. Völliges Vertrauen in eine starke Person, die tut, was kein anderer kann. Auch Umberto Eco macht sich in seinem Aufsatz »Der Mythos von Superman« von 1964 Gedanken darüber, wie der Mann vom Planeten Krypton seine Kräfte einsetzt. Dazu die Doktorandin Annika Frank von der Universität Mannheim. Seine These ist, dass durch die moderne Gesellschaft, die Industriegesellschaft, in der die Menschen in den 1960er Jahren leben, die Einzelnen von ihrer Besonderheit enthoben werden und sie in dieser Organisationswelt, in der sie leben, eigentlich gar nicht mehr selbst Dinge entscheiden können, sondern andere für sie Dinge entscheiden. Und die Figur des Superman, die versammelt laut Eco dann eben für diese Menschen der modernen Gesellschaft ganz viele Wünsche auf sich und auch Machtträume, die eben die Menschen in der Gegenwart nicht mehr ausüben können. Und deswegen sagt er, wird Superman zu so einer total populären Figur. Er kritisiert das aber. Superman ist praktisch omnipotent. Ein Wesen, das über derartige Fähigkeiten verfügt und das sich für das Wohl der Menschheit engagiert, hätte in der Tat ein unermessliches Betätigungsfeld vor sich. Von einem Menschen, der in wenigen Sekunden Arbeit und Reichtum astronomischen Ausmaßes bewirken kann, könnte man wohl die Umwälzung der politischen, ökonomischen und technologischen Ordnung der Welt erwarten. Die Abschaffung des Hungers ebenso wie die Urbarmachung der Wüsten. Kurz, Superman vermöchte aufgrund seiner großen Talente das Gute in geradezu kosmischen, ja galaktischen Dimensionen durchzusetzen und gleichzeitig einer neuen Ethik zum Zuge zu verhelfen. Stattdessen geht er seiner Tätigkeit in einer kleinen Gemeinde nach, in der er lebt, Smallville in der Kindheit, Metropolis im Erwachsenenalter. Und so wie es dem mittelalterlichen Landmann widerfahren konnte, dass er zwar das heilige Land kennenlernte, nicht aber die 50 Kilometer entfernte Nachbargemeinde, so bleibt Superman, der ungehindert Reisen in ferne Galaxien unternimmt, vielleicht nicht die Welt, jedoch die Welt der Vereinigten Staaten, unbekannt. In seiner Little Town tritt das Böse, das es zu bekämpfen gilt, in Gestalt von Verbrechern auf, die sich weder mit Drogenschmuggel noch mit der Bestechung von Behörden und Politikern beschäftigen, sondern mit dem Ausrauben von Banken und Postwagen. Mit anderen Worten, die einzig sichtbare Form, die das Böse annimmt, ist der Anschlag auf das Privateigentum. Das Böse im Weltraum ist ein nebensächliches Ingredienz. Es ist zufällig. Die Unterwelt hingegen ist ein endemisches Übel, eine Art Strang der Verdammnis, der die menschliche Geschichte durchzieht, die klar und manichäisch gegliedert ist. Jede Autorität ist von Grund auf gut und unverdorben. Jeder Bösewicht ohne Aussicht auf Rettung. Man hat mit Gründen gesagt, Superman sei das eklatante Beispiel eines staatsbürgerlichen Bewusstseins, das vom politischen Bewusstsein abgetrennt ist. Sein Bürgersinn ist durchaus perfekt, doch er bewegt und bekundet sich in den Grenzen einer kleinen, geschlossenen Gemeinschaft. In den Jahren und Jahrzehnten nach Umberto Ecos Veröffentlichung melden sich noch weitere Intellektuelle kritisch zu Wort, nicht nur in Bezug auf Superman, sondern auf Superheldinnen und Helden ganz allgemein. Und dort wird dann argumentiert, dass durch die Taten von SuperheldInnen die demokratische Ordnung und eben auch der Rechtsstaat mit allen Teilen, aus denen er besteht, also die Gewaltenteilung mit Exekutive, Legislative, Judikative, als machtlos gezeigt wird. Weil die Gesellschaft, der Rechtsstaat, steht ja vor einem Problem, zum Beispiel ein Bösewicht ist in die Stadt eingedrungen und der Rechtsstaat kann sich aber selbst nicht mehr retten, sondern es braucht dann eben den Superheld, die Superheldin, der die Macht und die Kraft besitzt, sich über die Rechtsordnung hinwegzusetzen und dann eben auch diesen Rechtsstaat zu retten. Das Problem ist dann dabei, dass der Superheld dafür ja aber nicht legitimiert wurde. Also er wurde nicht von den Exekutiven beauftragt oder die Judikative haben durch Rechtsprechung verortet, dass er das tun soll, sondern er hebt sich selbst als Exekutive, sozusagen als Ersatzpolizei und rettet dann den Rechtsstaat. Er schreckt dann auch nicht davor zurück, Gewalt anzuwenden oder gegebenenfalls Bösewichte zu töten. Es hat aber wiederum keine Folgen für ihn. Also er steht quasi außerhalb dieser Ordnung. Und demnach scheint dann das Konzept des Superhelden aufzuzeigen, dass Superkräfte und demnach auch Macht in den Händen von einer einzelnen Person mehr erreichen können, als es der Rechtsstaat mit allen seinen Apparaturen kann. Und das einzige große Glück ist dann, dass die Superhelden eben für das Gute einstehen und im Sinne des Rechtsstaates agieren. Aber sie sind eben eine Kippfigur. Das bedeutet, sie können sowohl gut wie auch schlecht gelesen werden, weil sie eben darüber entscheiden, was ist in einer Gesellschaft schützenswert, welche Werte sollen verteidigt werden und welche auch nicht. Dagmar von Döttingen und Klaus Hartung schreiben 1974 in ihrem Aufsatz »Gewalt in Superhelden-Comics«: Die Superhelden treten entweder dort auf, wo Polizeikräfte versagen. Oder sie sind selbst ein Bestandteil des militärischen Apparates. Oder sie sind direkte Untergebene des Polizeichefs, wie etwa Batman. Sie werden eingesetzt gegen Katastrophen und Verbrecher. Ihr Einsatz gegen Katastrophen rationalisiert gewissermaßen ihre Gnadenlosigkeit gegen Verbrecher. Der ganze Komplex der Superhelden ähnelt sehr den Rechtfertigungssystemen faschistischer Staatsgewalt. Das Dasein des Superhelden ist der Ausdruck von Notstand. Sobald der Superheld auftritt, kommen die Verbrecher aus den Tiefen der Gesellschaft und wollen die Herrschaft übernehmen. Zugleich beschwören die Kräfte, die sie besitzen, die absolute, durch keine Gesetze beschränkte Staatsgewalt. Mit Röntgenblick und Fernblick, Supergeschwindigkeit und Supergehör gibt es für Superman weder Brief- noch Telefongeheimnis. In der Gestalt der Superhelden findet eine gesellschaftliche Projektion absoluter staatlicher Unterdrückung statt. Es kann nicht als eine Zufälligkeit einiger Superman-Geschichten angesehen werden, wenn Superman Verbrecher nach der Gefangennahme in der Luft umherwirbelt oder wie ein Raubvogel mit seiner Beute mit ihnen über der Stadt dahinfliegt. Die absolute Ohnmacht gegenüber der Supergewalt ist zugleich die absolute Ohnmacht gegenüber dem Staat, in dessen Diensten der Superman steht. Ein halbes Jahrhundert später wird diese bedenkliche politische Botschaft im Hause DC kräftig gegen den Strich gebürstet. So startet im Herbst 2024 eine neue Comicreihe mit der Bezeichnung The Absolute Universe. Die darin veröffentlichten Geschichten spielen in einem alternativen DC-Superhelden-Universum, genannt Alpha World. Sie präsentieren völlig neue Interpretationen der wichtigsten etablierten Superheldenfiguren, allen voran Superman. Superman ist jetzt also kein Findelkind mehr, das vom Planeten Krypton weggeschickt wird, sondern er ist schon Teenager, als er den Untergang seiner Welt erlebt. Er wird, das bleibt gleich, von seinen Eltern in eine Rakete gesetzt, um diesem untergegangenen Planeten zu entkommen. Aber das S auf seiner Brust heißt jetzt nicht mehr einfach nur Super und ist auch nicht das Wappen seiner Familie, wie das dann später mal uminterpretiert wurde, sondern das ist das Siegel der Arbeiterklasse, weil seine Familie vom Planeten Krypton kam und Krypton ist jetzt kein fernes tolles Sci-Fi-Utopia mehr, sondern ein Planet, der von so einer techno-oligarchischen Clique beherrscht wird, die den Planeten konsequent ausbeuten, bis er eben in sich zusammenbricht. Und ein Großteil der Bevölkerung ist als Arbeiterklasse mit diesem S auf der Brust regelrecht abgestempelt worden, um für diese herrschende Clique sozusagen zu malochen. Das heißt, wir haben es jetzt also mit einem wütenden Teenager aus der Arbeiterklasse zu tun. Und was macht dieser neue Superman? Der kämpft nicht mehr gegen irgendwelche Aliens oder Schurken oder gegen Lex Luthor oder so, sondern er kämpft gegen ein global agierendes Unternehmen, das Diamantenminen betreibt und die Menschen vor Ort in häufig auch fiktiven kleineren Staaten im globalen Süden ausbeutet. Also da hat Superman eine völlig andere Perspektive, die aber total gut anschließbar ist an seine Ursprünge in den 90er, 30er Jahren, weil was macht Superman in Action Comics Nummer 1 mit als allererstes? Er jagt einen korrupten Senatoren und er verprügelt einen Typen, der gewalttätig gegenüber seiner Frau war. Beziehungsweise den verprügelt er nicht, das gehört sich nicht, den steckt er in den Knast. Das heißt also, dieses Kämpfen für die Underdogs und für die Kleinen und für die Marginalisierten, das haben sie jetzt eben in einen neuen Superman gegossen und das finde ich auch extrem spannend. Sind Super- bzw. Alltagshelden im 21. Jahrhundert überhaupt noch gefragt? Mit dieser Frage beschäftigt sich unter anderem Herfried Münkler. Der Politikwissenschaftler veröffentlicht 2007 ein Essay mit dem Titel »Heroische und postheroische Gesellschaften«. Darin analysiert Münkler, wie sich die Einstellung zum Heldentum im Laufe der Zeit verändert hat. In der heroischen Gesellschaft, schreibt er, seien Helden bereit gewesen, Opfer zu bringen und im Kampf zu sterben. Anschließend seien sie dann durch mündliche Überlieferungen und literarische Werke verewigt worden, in denen ihre Taten und ihr Mut hervorgehoben wurde. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sei dagegen eine postheroische Epoche. In ihr hat sich laut Münkler die Sichtweise auf Heldinnen und Helden verändert. So würden die meisten von uns, zumindest die Menschen in westlichen Demokratien, den Tod im Kampf heutzutage nicht länger als heroisches Opfer betrachten, sondern als sinnloses Abschlachten. Dann kann man sich aber auch fragen, hat sich das nicht inzwischen auch wieder geändert vielleicht? Der Literaturwissenschaftler Thomas Nährlich vom Institut für Germanistik an der Universität Bern. Also gibt es nicht inzwischen auch Merkmale, die dafür sprechen, dass das postheroische Zeitalter an sein Ende gekommen ist und wir vielleicht auch wieder in ein re-heroisches, neu-heroisches Zeitalter eingetreten sind? Und da wäre für mich zum Beispiel der 11. September zu nennen, die Anschläge aufs World Trade Center in den USA, die zumindest dort in den USA zu einem starken Umdenken geführt haben, was den Status von Heldentum angeht. Zum Beispiel indem die Ersthelfer, die sich dann zum Teil ja geopfert haben, indem sie selber umgekommen sind in den einstürzenden Türmen, des World Trade Center. Die wurden also unmittelbar sofort zu Heroen stilisiert, durch die Medien, in Kinofilmen, auch in Comics im Übrigen, in Superhelden-Comics zum Beispiel. Da setzte eine Heroisierung dieser Menschen, dieser Ersthelfer sofort ein. Wir haben das auch erlebt in Zeiten der Corona-Krise, wo das ganze Gesundheitswesen-Personal heroisiert wurde. Wir haben von den Balkonen heruntergeklatscht. Davon konnten die sich nichts kaufen. Aber es hat diese Art Heroisierung dieser Figuren eingesetzt. Damals gab es auch Comics, auch Superhelden-Comics, wo dann plötzlich Krankenschwestern zum Beispiel eine Rolle spielten, so ähnlich wie Superman. Bei allem Verständnis der Heroisierung tapferer Feuerwehrleute und engagierten Krankenpflegepersonals sieht Thomas Nährlich das Heldentum prinzipiell kritisch. Denn Heldenfiguren, sagt er, transportieren Vorstellungen, die zum Teil aus dem Mittelalter oder sogar der Antike stammen. Darum müsse man sich fragen, ob Heldinnen und Helden tatsächlich noch in unsere moderne Zeit passen. Helden, Heldinnen entscheiden sich in der Regel für ihre Heldentaten allein. Sie sind Einzeltäter, sie handeln nicht demokratisch. Sie stimmen nicht ab, ob irgendein Gremium das jetzt richtig findet, dass sie tätig werden oder nicht. Im Zweifelsfall setzen sie sich ein für das Gute, für ihre Mitmenschen und machen das im Sinne der Allgemeinheit, aber sie fragen nicht nach. Also die dezisive Heldentat ist nicht demokratisch. Und da kann man sich fragen, ist das etwas, was wir befürworten? Dass Leute einzelgängerisch tätig werden, an rechtsstaatlichen Institutionen vorbei und dabei Kraft und Mut und Ausdauer zum Ausdruck bringen, aber nicht zum Beispiel nach Konsens fragen, nach der Nachhaltigkeit ihrer Taten, sich nicht absichern, keine Parlamente befragen und so weiter und so fort. Das kauft man sich ein, diese Kollateralschäden womöglich, wenn man sich auf Heldinnen und Helden verlässt. Thomas Nährlichs Warnung vor vermeintlichen Kollateralschäden klingt zunächst durchaus nachvollziehbar. Doch sollte man in diesem Zusammenhang eines nicht vergessen. Wie in unserer Langen Nacht bereits erwähnt, stehen Superheldenabenteuer in einer jahrhundertelangen literarischen Tradition. Die Beweggründe der Figuren, deren Fähigkeiten und ihre Bedeutung für die Gemeinschaft sind insofern ein altbekanntes Thema. Genau aus diesem Grund finden Superheldengeschichten bis heute weltweit ihr Publikum. Und ganz ehrlich, wer von uns würde bei anderen Heldenfiguren wie Siegfried, Winnetou oder Pippi Langstrumpf auf die Idee kommen, es handele sich bei ihnen allen um Feinde einer demokratischen Grundordnung. Kritik an Superhelden und ihren Geschichten hatte es schon immer gegeben. Was in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat, ist die Kritik an manchen Superheldenfilmen. Vor allem das sogenannte Marvel Cinematic Universe, kurz MCU, gerät hier zunehmend in den Mittelpunkt. Beim MCU handelt es sich um ein fiktives Superhelden-Filmuniversum, das auf Figuren aus den Marvel-Comics basiert. Zum MCU gehören nicht nur Kinospielfilme, sondern unter anderem auch Fernseh- und Internetserien. Dabei sind die zentralen Figuren, Handlungselemente und Schauplätze der verschiedenen Formate alle miteinander verknüpft. Lange Zeit haben MCU-Filme überwiegend positive Bewertungen erhalten und sind auch weltweit erfolgreich. Seit Beginn der 2020er Jahre aber beginnen sich die Flops an der Kinokasse zu häufen. Ein Filmkritiker schreibt: Zu Beginn des MCU konnte man sich für den Preis einer einzigen Kinokarte hinsetzen und eine Geschichte sehen, in der die Mächtigen tatsächlich dafür kämpften, dass die Welt ein besserer Ort wird. Jetzt kämpfen die Marvel-Superhelden dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Selbst im Reich der ausgefallenen Fantasie sind die Mächtigen fest entschlossen, alles in einem erstickenden Status quo zu halten. Es gibt keinen Grund, auf dieser großen blauen Kugel namens Erde sich für irgendetwas zu interessieren, was in einem Marvel-Film passiert. Das MCU hat sich mit seiner eigenen Unwichtigkeit selbst verwundet. 2 Stunden lang passiert nichts. Dann wird angekündigt, dass der nächste Film tatsächlich wichtig sein wird. Und im nächsten Film passiert wieder nichts. Comics sind Unternehmen. Filme sind Unternehmen. Das hat beide Medien noch nie daran gehindert, großartige Geschichten zu erzählen. Derzeit könnten die von Disney kontrollierten Marvel Studios nicht weniger an einer Geschichte interessiert sein. Disney scheint nur daran interessiert zu sein, Superheldenfilme zu machen, damit es rechtfertigen kann, welche Logos es auf Brotdosen anbringt. Das Publikum hat einfach nicht mehr die Geduld, sich Werbung von Unternehmen anzusehen. Marvel war 2 Jahrzehnte lang der letzte Schrei im Kino, hat unglaubliche Erfolge erzielt, wahnsinnige Kassenerfolge. Das ist aber offenbar vorbei. Warum ist das so? Das eine ist sicher, dass vielleicht die besten Geschichten auch ein Stück weit auserzählt sind, dass irgendwann auch dann dort eine Müdigkeit eingesetzt hat, dass man mit den Figuren nicht immer wieder bereit ist, sich auseinanderzusetzen und die letzten Verästelungen von irgendwelchen Randgeschichten nun auch noch sich anzutun. Das andere ist, dass vielleicht ein Stück weit die superheroischen Vorstellungen nicht mehr so relevant zu sein scheinen für unsere Gegenwart, weil eben die Heroen, also die normalen Helden sozusagen, wieder an Stellenwert gewonnen haben. Also so weit, wie der Superheroismus den Heroismus abgelöst hatte in der Zeit, wo wir in den Postheroismus eingetreten waren, so kann die Reheroisierung unserer Gegenwart vielleicht auch dafür gesorgt haben, dass die Superheroen, also die absolut fantastischen, natürlich überhaupt nicht realistischen Figuren, dass die weniger relevant und weniger aktuell scheinen, weil wir in unserer Welt uns mehr wieder mit einem klassischen Heroismus, mit einem auch gewalttätigen, undemokratischen, kriegerischen Heroismus auseinandersetzen müssen. Und dann vielleicht diesen Eskapismus in Superheldengeschichten uns nicht mehr so sehr leisten können. Im Frühjahr 2025 räumt Bob Iger, Geschäftsführer des Disney-Konzerns, einen Fehler ein. In den vergangenen Jahren habe man bei der Superhelden-Filmproduktion zu viel auf Quantität und zu wenig auf Qualität geachtet. Fans des Marvel Cinematic Universe müssten sich daher darauf einstellen, ihre geliebten Comic-Superhelden in Zukunft seltener zu Gesicht zu bekommen. In Zukunft wolle Disney pro Jahr nur noch 2 bis 3 MCU-Kinofilme sowie 2 MCU-Fernsehserien herausbringen und damit 40-50% weniger Produktion als in den Jahren zuvor. Zurück im Köln Comic House, in dem unsere lange Nacht über Superhelden begonnen hat. Hier gibt es neben einem dreiköpfigen Stiftungsvorstand auch ein Kuratorium. Dieses umfasst 5 Mitglieder. Man könnte auch sagen, Comic-Nerds. Einer davon ist Miguel Edgardo Rivero Silva, genannt Milos. Milos betreut im Köln Comic House den jährlich stattfindenden 24-Stunden-Comic-Tag. Dabei geht es darum, innerhalb von nur 24 Stunden ohne Vorarbeit eine Geschichte mit 24 kompletten Comicseiten zu schreiben und zu zeichnen. Und weil er selbst als Illustrator und Comiczeichner arbeitet, kümmert sich Milos auch um den Kontakt zur lokalen Künstlerszene. Er selbst hat von Kindesbeinen an eine sehr enge Beziehung zu Superhelden-Comics, allerdings aus traurigem Grund. Ich bin Jahrgang 76, bin in Chile geboren, in Südamerika, wegen der Militärdiktatur. Und meine erste Begegnung mit Superhelden war ein Geschenk meines Vaters, als ich so 3-4 Jahre alt war. Es war ein Superman-Poster, das dann bei mir im Kinderzimmer hing. Und während der Zeit, als mein Vater noch lebte, zeichnete mein Vater für mich Comics, Superhelden-Comics, wo er ein Superheld war und ich war der kleine Superheld. Er war der blaue Prinz und ich war der rote Prinz. Und so bin ich auch reingerutscht in diese Superheldenwelt, hatte ich einen besonderen Bezug dazu, weil mein Vater war damals politisch aktiv, er war selber Künstler und er wurde dort auch in Chile ermordet. Und die Superhelden wurden dann eine Art Vaterersatz für mich. Milos Vater ist der Kleinkünstler Hugo Riveros Gomez. Riveros Gomez, Jahrgang 1952, wird im Oktober 1980 von bewaffneten Agenten der chilenischen Militärdiktatur in Zivil auf der Straße verhaftet. Anschließend landet der Regimegegner in Isolationshaft, wo man ihn verhört und foltert. Milos und seine Mutter besuchen den Vater oft im Gefängnis. Dieser ist dann immer darum bemüht, seinem 4-jährigen Sohn den Aufenthalt hinter Gittern so unbeschwert wie möglich zu gestalten. Darum fertigt er, extra für Milos, eigene Superman-Zeichnungen an. Im Frühjahr 1981 führen dann internationale Proteste dazu, dass Milos Vater vorläufig freigelassen wird. Doch einige Wochen später, am 7. Juli, wird Hugo Riveros Gomez plötzlich aus seinem Haus entführt. Einen Tag später findet man seine Leiche. Der Körper ist mit schweren Folterspuren übersät, das Herz von 8 Stichen getroffen. Als er ermordet wurde, mussten wir aus Chile fliehen und ich wurde weißer wie Superman. Ich musste von einem Tag auf den anderen meinen Planet verlassen, kam in eine andere Welt, die ganz anders war. Das war 1981, da gab es kein Internet, da gab es eigentlich keinen Bezug zu anderen Ländern, keine Multikulti-Gesellschaft, gab das alles gar nicht. Und Südamerika ist ein warmes Land, ein buntes Land. Die Menschen sind sehr offen, sehr fröhlich. Und von einem Tag auf den anderen kam ich nach Deutschland, leider direkt im Winter, wo alles kalt, grau war, die Menschen vorsichtig. Es war die Zeit auch des Kalten Krieges. Der Konflikt zwischen USA und Russland war auch sehr stark zu dieser Zeit. Und ich stand unter Schock. Ich habe da nicht mehr gesprochen, eine Zeit lang. Meine Mutter hat sich sehr viel Sorgen gemacht, weil sie dachte, ich werde nie wieder reden. Alles, was ich gemacht habe, habe ich gezeichnet. Wenn ich Wasser trinken wollte, habe ich ein Glas mit Wasser gezeichnet. Und wie konnte man mich in dieser Zeit auch beruhigen, eine Freude machen? Also ich bekam Comics. Ich bekam Superhelden-Comics, auch Asterix, Mickey Mouse. Aber bei den Superhelden bin ich hängen geblieben. Und am Anfang konnte ich mir nur die Bilder ansehen. Und diese Comics wurden dann für mich eine Art Erinnerung und ein Bezug zu meinem Vater. Und gleichzeitig hatten diese Superhelden, diese Wesen, hatten ähnliches Schicksal wie ich. Also Superman, Migrant, erster Stunde, wurde von seinen Eltern in Sicherheit gebracht, so wie ich auch. Weil zur Zeit, wo wir nach Deutschland kamen, stand ich auch unter Polizeischutz. Es war eine heikle Geschichte und meine ganze Jugend war ich ein Fremder, aber auch immer unter Gefahr. Milos fühlt sich nach seiner Ankunft in dem für ihn völlig unbekannten Land stark isoliert. Als Ersatz für den verlorenen Vater, aber auch für fehlende Freunde, dienen ihm vor allem Superhelden-Comics. Später helfen ihm die bunten Hefte sogar dabei, das Lesen und damit auch die deutsche Sprache zu erlernen. Und als ich angefangen habe, selber die Geschichten zu lesen, fand ich noch mehr Parallelen. In dieser Zeit entdeckte ich auch Batman. Und zu Batman hatte ich dann später eine besondere Beziehung, weil sein Vater wurde auch ermordet. Zum Beispiel Supermans Eltern kamen bei diesem Unglück um, als der Planet explodiert ist. Aber Batmans Eltern wurden ermordet, so wie mein Vater, der auch ermordet wurde. Und als Teenager hat man viele Gefühle, man sucht nach seinem eigenen Ich und hat viele Probleme. Und da half mir Batman viel. Also ich hatte viele Parallelen, viele Gefühle, die Batman empfand, hatte ich auch. Und so fand ich Trost, Verständnis, was ich von anderen Leuten nicht bekam, weil niemand hatte so ein Schicksal wie ich. Und dadurch fand ich viel Halt. Also das half mir auch in meiner Jugend viel, weil auch die Superhelden sind eigentlich perfekte Menschen, die nicht kriminell wurden. Also viele, die ein ähnliches Schicksal wie ich hatten, wurden entweder zu echten Psychopathen oder landen im Drogenmilieu oder waren unfähig, alleine zu leben. Und durch die Superhelden war es auch eine Art Therapie für mich, Vatersatz gleichzeitig und auch eine Art Trost. Und das ist bis heute so. Und deshalb habe ich ein sehr starken Bezug und eine große Liebe auch zu Superhelden, zu Superhelden-Comics, weil sie diese Themen immer behandelten und immer noch behandeln. Und für Menschen, die so ein ähnliches Schicksal wie ich haben, auch viele Migranten heutzutage, die aus dem Krieg kommen, aus der Ukraine, aus Afghanistan und so weiter, die finden viele Parallelen darin. Am Ende des ersten Superman-Kinofilms triumphiert der Held vom Planeten Krypton über das Böse. Er übergibt Lex Luthor der Justiz und kehrt zu seiner Identität als Clark Kent zurück. Dabei ist der Film mehr als nur eine Superheldengeschichte. Er ist eine Erzählung über Hoffnung, Gerechtigkeit und die Verantwortung, die mit außergewöhnlichen Fähigkeiten einhergeht. Der Comicautor Grant Morrison will die Hoffnung nicht aufgeben, dass ein vergleichbares Happy End wie im Film auch in der Realität möglich ist. Er schreibt: Wir leben inmitten von Wundern. Als übermenschliche Cyborgs stöpseln wir uns in Mobiltelefone, die uns miteinander verbinden. Und in eine planetare Datenbank, eine Art Exogedächtnis, das uns erlaubt, unser komplettes geistiges Archiv in unsere Jackentasche zu stecken. Wir haben Kameraaugen, die den Fluss der Zeit beliebig beschleunigen oder verlangsamen können und uns erlauben zu sehen, was niemand vor dem 20. Jahrhundert jemals sehen konnte. Etwa das thermodynamische Wunder von Scherben und einer Pfütze, die sich rückwärts durch die Zeit vom Boden erheben, um sich wieder zu einem halbvollen Weinglas zusammenzusetzen. Wir sind die Hände und Augen und Ohren, die Fühler, durch die ein aufstrebendes, intelligentes Universum seine Form und seinen Zweck erfahren kann. Wir sind es, die den Blitzschlag des Sinns und der Bedeutung durch unbelebte Materie, leeres Papier, den Nachthimmel schicken. Wir sind bereits göttliche Zauberer, Supergötter. Warum sollten wir nicht unser Genie benutzen, so viele einzelne Sprünge wie nötig zu machen, um in eine Welt hinter der unsrigen, welche durch Überbevölkerung, Massensterben, Umweltvernichtung, Hunger und Ausnutzung bedroht wird, vorzudringen? Superman und seine Kumpels würden einen Weg aus jeder Sackgasse finden. Und immerhin waren es ja wir, die Superman erfunden haben. Alles, was wir brauchen, ist dieses einzige magische Wort. Eine gute Idee. Das war Die lange Nacht über Superhelden von Christian Blees. Es sprachen Maja Bothe, Cedric Cavatore, Josef Tratnik und Martin Bross. Ton und Technik: Wolfgang Rixius und Lukas Fehling. Regie: Hanna Steger. Redaktion: Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über das, was aus einer Grenze werden kann, wenn sie überwunden worden ist, nämlich ein grünes Band. Seien Sie gespannt auf eine Wanderung durch das Biotop an der deutsch-deutschen Grenze von der Ostsee bis zum Vogtland. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.